Moin moin und hallo zu einer weiteren gepflegten Ausgabe des Plauschangriffes. Mein Name ist Gregor. Meine ist der Trant. Ede, guck nicht, wenn ich auf ihn zeige. Meine ist Etienne. Ich bin Dennis. Sehr gut. Kannst du vielleicht das Mikrofon auch... Was ist das denn für eine faule Nummer? Sitzt da auf seinem Stuhl, macht einen Rubik's Cube und liegt da das Mikrofon auf der Plauze? Was ist das? Versteht man mich nicht gut? Das ist perfekt. Ja, ich hoffe mal, dass man dich vernünftig versteht. Sonst holen wir einfach nochmal einen Praktikanten, der synchronisiert rein nachher. Aha. Nee, okay, ich halte es. Ja. Herzlich willkommen, Trant, herzlich willkommen, Ede. Und herzlich willkommen, der werte Dennis, der zum ersten Mal hier dabei ist. Und gleich so ein Eindruck hinterlässt. Es fängt schon mal richtig an, ja? Gleich die Arschkarte gezogen. Wenigstens bin ich wach. Ja, ich hoffe, wir sind alle einigermaßen wach. Wir haben uns heute zusammengefunden, ja, wir haben ein bisschen geschaut, was es denn noch für schöne Themen gibt in Richtung Plauschangriff, zu denen wir uns zusammensetzen können. Und da gibt es ja eine einigermaßen große Liste, die wir theoretisch abarbeiten könnten. Und immer wieder im Raum rumgeflogen sind, ja, zwei Games, kann man die als Action-Adventures bezeichnen oder die Serien? Na, allgemein, ich weiß nicht, was so die Klassifizierung Action so ist. Action-Rollenspiel, würde ich sagen. Action-RPG ist mehr, ne? Auch für mich klingt es immer so wie so eine Neuerfindung, das Action-RPG, was man früher so Action-Adventure nannte. Aber Rollenspiel passt da mehr, glaube ich, ne? Also Action-Adventure ist sowas wie Zelda. Genau. Rollenspiel ist eben auch Looten und Leveln, ne? Ja, wir wollen über zwei große Spieleserien sprechen, die hier, glaube ich, naja, die nicht exakt gleich sind, aber ich glaube, so einen ähnlichen Suchtfaktor haben, wo wir jedenfalls in der Runde hier bestimmt weit über 1000 Stunden insgesamt investiert haben in das ganze Zeug. Nämlich einerseits über die Souls-Serie, Demon's Souls, Dark Souls und andererseits danach über Monster Hunter. Wir fangen einmal an mit der, ich weiß es nicht, ist es die... erfolgreichste ist wahrscheinlich nicht Rollenspielserie aktuell, weil da haben wir noch Elder Scrolls und Skyrim, aber vielleicht die Serie, die so richtig durchgestartet ist in den letzten zwei, drei Jährchen, was es angeht, weil kam ja quasi aus dem Nichts, wenn ich mich recht damals entsinne. Ich greife mal ein kleines bisschen vor. Ede, wir hatten ja nochmal im PlayStation-Rollenspielcast ein bisschen drüber gequatscht, die Kingsfield-Serie. Mhm. Damals auf der PlayStation 1 waren ja von From Software, dem Entwickler von Demon's Souls und Dark Souls, war sozusagen so die Proto-Serie damals. Rollenspiele aus der Ego-Perspektive hatten ein bisschen sogar teilweise an so die Elder Scrolls-Sachen erinnert. Hat aber nicht ganz so viel gemein mit den Demon's Souls und Dark Souls Sachen. Ich habe zuletzt welche sogar von denen kurz angeschaut. Kingsfield 2 auf der PlayStation 1. Ich bin 30 Sekunden über so ein Feld gelaufen, da hat mich eine Pflanze gegessen und ich war tot. Ja. Und also glaube ich, kann man da nicht so wirklich da abstrahieren, aber ich kannte eben nur diese Spiele damals und als Demon's Souls rausgekommen ist, 2009 glaube ich ist es, lass mich nochmal kurz checken, 2009 ist es gewesen und damals sogar ja auch nicht hier in Europa oder in den USA. Ich weiß nach dem ganzen Hype, der im Internet rum gewesen ist, hey, schau dir mal dieses Spiel an, das ist total interessant, kannst sogar spielen, importier dir die Version aus Asien. Ja? Mhm. Und das habe ich dann damals gemacht, das ist dann Demon's Souls gewesen. Habt ihr auch damals gleich importiert oder ist es eher später zu euch rangekommen? Also ich habe auch die Kingsfield-Spiele habe ich nie gespielt. Ich habe dann nach Demon's Souls und Dark Souls mir auf YouTube Videos reingezogen, weil ich halt auch gehört habe, dass die halt davon inspiriert sind. Und man hat dann auch schon so ein paar Elemente gesehen, die einen so ein bisschen daran erinnern, so halt in einfach unfassbar furchtbarer Grafik, muss man dazu sagen, also kaum zu ertragen. Aber auch da hätte man niemals von, ja, drauf schließen können zu sagen, okay, die kriegen mal so ein richtig geiles Franchise auf die Beine, was so gut ist, dass ich das zu meinen All-Time-Top-Tens zählen würde, also absolut undenkbar. Das kam schon ein bisschen, das war schon so ein bisschen Lightning in the Bottle, möchte ich sagen. Also ich glaube, die wissen selber, also das war zumindest meine Vermutung, bevor Dark Souls 2 rauskam, als ich Demon's Souls gespielt habe, hatte ich irgendwie so richtig Schiss und habe gedacht, ey, ich glaube, die wissen selber nicht, warum Demon's Souls so gut ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die das ein zweites Mal schaffen. Das wirkt einfach so, als ob die da lauter Sachen gemacht haben, die sich eigentlich nicht gehören, die sich dann entpuppt haben als total gut. Aber offensichtlich, weiß ich nicht, haben die da echt was dazugelernt oder so? Ich weiß es nicht, wie sie es gemacht haben. Also viele Leute sträuben sich, Demon's Souls oder Dark Souls als so Japano-RPGs zu klassifizieren, obwohl eigentlich die Voraussetzungen ja da sind. Es ist ein Rollenspiel, es kommt aus Japan und Japano-RPG kann ja sehr variabel sein, was Spielsystem und Gameplay und sowas angeht. Es muss ja nicht immer dann die Kopfflüßler mit der kleinen Truppe an amnesiegeplagten Charakteren sein, die irgendwie dann die Welt in rundenbasierten Kämpfen rettet. Aber selbst dafür war es ein einigermaßen ziemliches Wagnis gewesen. Es kam ja nicht über From Software raus. Ich glaube, Sony hat da noch Geld zugeschossen. Ne? Und ursprünglich war es gar nicht angedacht gewesen, Namco. Dass es Hm? Namco. Am Anfang war es noch Sony gewesen. Demon's Souls ist über Sony erschienen. Das ist, glaube ich, auch der Grund. Dann über Atlus, glaube ich. Amerika war es Atlus und hier ist es dann Namco Bandai, glaube ich, dann gewesen, die es übernommen haben. Dennis, du hattest auch importiert, ne? Oder wie bist du zu? Ich hatte meinen ersten Kontakt mit Demon's Souls. Es wurde natürlich viel darüber gesprochen in den Redaktionen, aber ich bin nicht am Anfang an dazu gekommen. Ich habe es nicht importiert. Das erste Mal habe ich es bei Etienne gesehen. Mhm. Und ich war nicht so begeistert, weil, wie man sich vorstellen kann, wenn Etienne ein Spiel präsentiert und alle 5 Minuten stirbt, ist das nicht sehr attraktiv für ein Spiel. Und daher habe ich noch ein bisschen abgewartet auf die europäische Version, die dann auch mit so einem kleinen Guide kam, in dem man lesen konnte und der so ein bisschen reingeholfen hat. Und das fand ich schon recht hilfreich und wenn man sich da alleine mit befasst, mich hat es dann auch relativ schnell gepackt. Ja, ich glaube, es ist viel Panikmache bei Leuten, die Demon's Souls oder Dark Souls vorher nicht gespielt haben, wo man dann immer dann liest und hört, oh, die Dinger sind so schwer und man kommt so schwierig rein und du musst immer drauf aus sein, dass du sofort abkratzt. Aber ich glaube, rein, klar, natürlich, die Spiele haben vergleichsweise mit dem, was man heutzutage von Rollenspielen gewöhnt wird, dass du an die Hand genommen wirst und ganz sanft reingelassen wirst in die Spielewelt, das Kampfsystem ganz leichter lernst und so genau weiter. Genau, das ist der Punkt. Ne? Also ich fand es auch gar nicht so revolutionär jetzt im Endeffekt. Im Grunde fand ich es einfach nur oldschool, weil mich hat das immer nur, wenn ich die Leute das habe spielen sehen, daran erinnert, wie Spiele früher waren. Dass es früher tatsächlich teilweise schwieriger war, da gab es nicht diese ganzen Safe-Punkte und wie du gerade sagtest, dass es alles weich gekocht wird. Mich hat das einfach an Spiele erinnert, in den 90ern an PC-Spiele, die ich damals gespielt hatte, die ich gerne hatte. Revolutionär fand ich das jetzt nicht so doll. Ja, wenn ich heutzutage mal probiere, sowas wie ein Ultima Underworld oder sowas kurz genau, mal reinzuschauen. Genau, daran muss ich auch immer denken, genau. Ultima Underworld. Genau. Solche Geschichten, man kann ja mittlerweile über so GOG.com und andere Services so die alten Sachen für $2-3 nachkaufen und oh, das habe ich schon lange nicht mehr gespielt, kommst du rein in das Spiel, kurz probierst es aus, aber ich merke so, der Rest der Games, der speziell im Rollenspielbereich rausgekommen ist, hat mich schon ein bisschen so verweichlicht, ja, doch eigentlich schon. Ne? Ich bin es nicht mehr ganz so gewohnt, dass du wirklich dann mal auch konkret, oh, ich weiß jetzt nicht absolut genau, was ich sofort mache, weil ich muss mich erst an das Spiel gewöhnen und ich bin auf einmal schneller frustriert. Ne? Das ist einfach so wie die Erziehung als Gamer, die man in den letzten Jahren mitgemacht hat. Und genau da konträr ist eben Demon's Souls dann wirklich hingegangen. Hat wieder ein bisschen dieses Learning by Dying, ne? Ja. So wie bei den alten Rollenspielen, wie bei den alten Megamans oder sowas in den Mittelpunkt gestellt, aber es eben auch so gemacht, dass es nicht frustrierend, sondern mehr motivierend wirkt. Naja, am Anfang war es schon sehr frustrierend. Also gerade Demon's Souls muss man da auch nochmal hervorheben, weil also ich war zum Beispiel auch nicht ein Demon's Souls Fan erster Stunde, sondern im Gegenteil, ich habe das Spiel ein Jahr lang gehasst, obwohl ich es zu Hause hatte. Ich bin auch erst drauf gekommen, halt einerseits über Trans Beitrag, den er für GameOne.de gemacht hat. Mhm. Sehr schön vor allem. Immer der noch. Ist sehr schön. Ja. Da habe ich aber noch nicht so ganz gerafft, was dieses Spiel eigentlich ist. So, ich fand, da habe ich eher so drauf geachtet, wie Trant ist und wie lustig, dass er sich jetzt ärgert und so. Und fand aber gleichzeitig, ja, die Grafik sieht ganz gut aus und ganz nett aus so. Dann habe ich in einem Forum nur darüber gelesen, wie geil das Spiel ist und wie super es ist. Und da wurde ich dann so hellhörig, weil ich halt auch eh immer auf der Suche bin nach einem geilen Rollenspiel, weil da gibt es auch wenig, was mich noch so anspricht. Und dann habe ich es mir auch direkt importiert, also die US- oder UK-Version. Und dann habe ich es reingelegt. Und das ist halt genau das Problem fast schon bei Demon's Souls, ist, dass der Anfang, dieses erste Level im Prinzip, ist so fucking schwer. Und gerade wenn du neu bist in dieser Welt und noch nicht so richtig weißt, wie das funktioniert und du hast davor God of War 1 bis 3 gespielt oder so und du bist mit dem Konzept, das Sterben einfach dazugehört, nicht vertraut. Du kannst ja noch nicht mal aufleveln, ja. Also du kannst auch nicht grinden und besser werden, damit es dieser erste Abschnitt leichter wird, sondern der ist immer eine Bitch. Der ist einfach immer eine Bitch und du hast nichts davon im Prinzip, wenn du stirbst. Okay, du kannst eine Abkürzung bestenfalls freischalten, aber es ist einfach, es ist wirklich hardcore. Ich habe auch wirklich gekotzt damals und dann habe ich auch in dieses Forum geschrieben, sag mal, wollt ihr mich verarschen? Dieses Spiel ist nicht gut, das ist kein gutes Gameplay und habe wirklich all diese Argumente vorgebracht, die heute noch Souls-Gegner oder Leute, die keinen Bock auf dieses Spiel haben, vorbringen. Ich kann Beiträge von mir suchen, wo ich original diese Zitate bringe. Deshalb kann ich mich auch so gut reinversetzen in beide Seiten, sowohl in die von denen, die es hassen, als auch die von denen, die es geil finden. Ich habe das dann ein Jahr lang quasi ruhen lassen und dann habe ich mir gedacht, so fuck, ey, überall heimst das Spiel Traumnoten ein. Alle Leute, die ich kenne, deren Meinung ich schätze, sagen, es ist geil. Es muss an mir liegen, es kann nicht sein. Irgendwas verpasse ich hier. Und dann habe ich es nochmal reingelegt und mich wirklich durch diesen ersten Abschnitt durchgequält und einfach gesagt, fuck it, du spielst jetzt weiter. Du gibst jetzt nicht auf. Wirklich, musst du mich richtig dazu so anfeuern, ja. Und ja, und dann plötzlich, ne, fängt es dann an, dass alles Sinn macht. Und je mehr, und dann spielst du immer weiter, und es ist wie, als ob du das Licht siehst. Ich kann es auch nicht erklären. Plötzlich macht alles Sinn. Plötzlich raffst du es, wie es funktioniert. Plötzlich raffst du, warum was so sein muss, warum das eigentlich alles unfassbar genial ist, ja. Und dann war das instant quasi eines meiner Lieblingsspiele. Ich habe das jeden Tag gezockt. Es war wirklich so wieder eines dieser Spiele, wo ich mich gefreut habe, wenn ich bei der Arbeit war, nach Hause zu kommen und zu zocken. Dieses Gefühl, was man heutzutage nur noch selten hat, ja. Und ja, und seitdem bin ich wie so ein Preacher, wie einer, der die Botschaft von Demon's Souls verkünden muss. Das, ich weiß, es sind auch schon viele genervt davon, wenn ich das Spiel sage, weil ich den Leuten die Augen öffnen will, weil ich denen sagen will, ey, ich habe das Licht gesehen und ja, du kannst es auch sehen. Du musst aber dann auch in den Kauf nehmen, ich glaube, es wäre auch ein Punkt, der bei vielen aber so ist, wenn sie sich einmal richtig reingefuchst haben in die Demon's Souls, Dark Souls Serie, da verbringst du auch wirklich hunderte von Stunden dann mit drin oder kannst du verbringen. Das verdirbt dich aber auch ein klein wenig dann wieder für andere Spiele. Ne? Die wirken dann absolut im Vergleich, ja, okay, aber das hast du ja, komm, angeht. Aber ganz ehrlich, ja, das hast du bei so vielen Spielen heutzutage. Wie viele Stunden spielst du Call of Duty oder Battlefield 3 Multiplayer, wie viel jedes MMO oder Diablo 3, ey, so viele Spiele sind heute dafür darauf, ja, aber ausgelegt, ich weiß, was dass Gregor du sie meint. Das ist bei der Souls-Serie schon wirklich extrem gewesen. Also nach diesem Spiel, das war wie eine Droge zu nehmen. Danach konntest du keine leichteren Drogen mehr nehmen. Ja, das stimmt. Also es ist schon extrem gewesen, finde ich. Aber auf der anderen Seite will man ja auch die höchste Qualität, also dann haben, sage ich mal, weißt du, wenn du. Also mir geht es so, ich fand zum Beispiel, ich konnte Skyrim nicht mehr genießen nach Dark Souls, weil das Kampfsystem von der Souls-Reihe ist ungefähr 100 Mal besser als das von jeder Elder Scrolls-Reihe. Jeder, der was anderes behauptet, lügt. So, es ist einfach so, ich kann das faktisch nachweisen. Es ist so. Und als ich dann Skyrim gespielt habe, diese Riesenwelt, diese tolle Grafik und so, und dann kommt der erste Kampf und ich denke, what the fuck? Ja? Und ich hau einfach 20 Mal stumpf mit der gleichen Taste auf ein Schild von einem Gegner, bis er tot umfällt. Aber ich finde, bei Skyrim war das nie so schlimm, weil das war schon immer schlecht eigentlich, das Kampfsystem. Okay, weißt, was ist das für ein Argument? Das ist ein dummes Argument, ich weiß. Aber es war schon bei Morrowind blöd und bei Oblivion auch. Und dann irgendwie weiß man das schon. Das ist keine negative Überraschung. Ja, aber das ist halt dann so ein Gamechanger, wenn du dann auf eben die Fall andere Erfahrung gemacht das auch hast. So. Dann, also du kannst halt, weißt du, das ist, du kannst nicht mehr downgraden. Du willst auch. Das ist das Gleiche mit Serien. So, weißt du, wenn ich sowas wie Sopranos oder The Wire gesehen habe, The Wire zum Beispiel, für mich eine der besten Serien, die es gibt, und so smart und so klug und so klischeefrei. Und wenn ich dann dagegen irgendeine normale Krimiserie gucke, ich kann nicht mehr. Ich sehe nur noch Klischees. Ich sehe nur noch, das ist voll unrealistisch. Oh, wie lame. Genau. Ist euch nichts Besseres eingefallen? Exakt. Nur abgeguckt und, ja. Und das ist halt irgendwie, deshalb stimmt es schon, was Dennis sagt. Es macht einem irgendwie schon auch, ja, andere Spiele ein bisschen kaputt. Auf der anderen Seite habe ich auch den Anspruch als Konsument, der nicht mehr so viel Freizeit hat wie noch früher. Ich will die Premium-Sachen zocken. Ich will meine Zeit nicht mehr verschwenden mit scheiß Filmen, scheiß Serien und scheiß Spielen, nur weil es nichts Besseres gibt, ja. Das heißt, ich bin dann froh, lieber verbringe ich 100, 150 Stunden in Demon's Souls, als 5 Open-World-Spiele zu spielen, die alle im Prinzip exakt das Gleiche sind, nur in einem anderen Setting. So. Also ich glaube, das aber auch nochmal, spricht auch nochmal für die Souls-Serie, dass du gerade in diesen 100 bis 150 Stunden, die du da verbringen kannst, ist natürlich sehr viel dabei. Du bist gestorben und spielst den gleichen Abschnitt nochmal und versuchst dich anders dran, lernst hierbei. Ich würde es bei anderen Spielen, wenn ich irgendwo sterben würde und dann werde ich nicht sofort wieder am letzten Checkpoint vor 5 Sekunden rausgeworfen, habe ich oft das Gefühl, oh nee, muss ich echt tatsächlich jetzt das hier nochmal spielen? Ne? So bin ich konditioniert mittlerweile durch die ganzen AAA-Games, die rauskommen, die wirklich dann wie ein Film ist, den man gefühlt. Du hast ja auch keine Alternative dann, aber bei dem Spiel kannst du ja auch einen anderen Weg gehen, ne? Weil wenn du einen Checkpoint hast, dann musst du den gleichen Weg gehen. Das ist ja das Problem. Wenn du eine Alternative hättest und könntest vielleicht da rechts abbiegen und da später nochmal lang, dann wäre das vielleicht nicht so schlimm. Genau. Ich finde es auch schwer, das zu definieren, warum man dann trotzdem nicht so schnell aufgibt oder nicht so abgefuckt ist, wenn man da stirbt wie bei anderen Spielen, so wie du es jetzt gesagt hast. Das Kampfsystem ist, hat da bestimmt einen großen Anteil dran, weil jeder Kampf ja so spannend ist. Und ich versuche das gerade in Worte zu fassen. Das Kampfsystem ist ja eigentlich recht Standard, weißt du? Man hat ein Schild zum Blocken, wenn man jetzt Nahkämpfer ist, und ein Schwert zum Schlagen, da hast du so 2 Kombos. Eine Ausweichrolle gibt es noch und das ist eigentlich ziemlich Standard. Aber ich finde, ein großer Punkt ist diese Ausdauerleiste, die eben dich dazu zwingt, nicht ständig das Schild hochzuhalten. Irgendwann kannst du nicht mehr blocken, weil die Ausdauer weg ist. Rolle und Sprinten dasselbe oder auch Schläge. Schläge ziehen ja auch Ausdauer ab und das macht halt diese Kämpfe so, so verzwickt. Man kann halt keine Buttons smashen und irgendwann wird der Gegner schon aufgeben. Also nee, der kontert und der blockt. Es gibt diesen Riposte-Move, was auch Gegner können. Die schlagen dann ein Schwert weg, wenn du angreifst und kontern dich. Und so sind diese Konfrontationen bei Dark Souls immer so ein richtiges... So ein richtiger Battle, wie bei einem Beat'em Up. Du musst defensiv spielen. Genau, bei jedem anderen greifst du an, dort lässt du die Gegner angreifen bei Souls. Genau, und das macht es, glaube ich, auch aus, dass man da nicht so abgefuckt ist, wenn man nochmal ran muss, sondern ich habe gelernt, ich muss besser taktieren. Exakt, also das ist so ein bisschen wie ein Prügelspiel fast schon, wo ja. Also das Geile bei Demon's Souls und Dark Souls ist, dass die Fehler, die du machst oder wenn du stirbst, du lernst wirklich dazu und du wirst ein besserer Spieler. Das ist die höchste Motivationsstufe. Das ist wie ein geiler E-Sports-Titel wie StarCraft oder Quake oder so. Du musst auch besser werden. Ja, du lernst auch besser zu kämpfen gegen die Gegner. Ja? Also mittlerweile könnte ich wahrscheinlich in einem echt schlechten Gear durch das Spiel rennen und die Gegner trotzdem platt machen. Es würde halt ein bisschen länger dauern. Aber ich kann die Moves lesen, ich weiß, wann ich angreife, wann ich zurückgehen muss, wann ich reposten kann und so weiter. Und das ist halt schon, auch wenn es zwar, wie du sagst, relativ simpel ist, du hast ein Schwert und ein Schild und so, aber das stimmt ja auch nicht ganz. Du hast unheimlich viele verschiedene Arten von Schlägen. Du hast zweihändig, du kannst jede Waffe zweihändig, einhändig tragen, du kannst zwei Waffen in beide Hände nehmen. Ja, stimmt. Es gibt relativ verschiedene Movesets für jede Waffe, also fast jede Waffe spielt sich komplett anders und hat andere Vor- und Nachteile. Du hast Zauber. Die Gegner sind teilweise komplett unterschiedlich. Manche zaubern, manche rennen weg, manche sind aggressiv, manche kontern. Also ich muss sagen, so von allen Rollenspielen, die jetzt so mit Echtzeitkampf, die jetzt nicht rundenbasiert sind, von allen Rollenspielen, die ich kenne, hat das komplexeste Kampfsystem und auch das forderndste und aber auch gleichzeitig das spaßigste, weil die Kollisionsabfrage zum Beispiel ist super. Ja, also vielleicht mal bei einem Riesen-Endgegner nicht ganz so geil, aber da ist es auch schwierig, aber so generell, die Kollisionsabfrage ist genial, du hast immer das Gefühl, du kannst genau abschätzen, okay, wenn ich jetzt einen Jump Schlag mache, den erwische ich genau oder so und du freust dich richtig. Bei dem man auch wirklich abwarten muss, wann man ihn einsetzt, genau. Weil der zieht so viel Ausdauer ab. Der muss auch richtig treffen. Der muss treffen, weil sonst bist du richtig offen für eine Gegenattacke und das kann dich das Leben kosten. Ja. Das macht so spannend, immer spannend, weil das ist immer ohne Hochspannung. Ja, und das ist halt echt irgendwie schon einzigartig. Irgendwas auch noch, glaube ich, was du gesagt hast, Dennis, was die Motivation ist, immer wieder weiterzuspielen, ist halt auch, man weiß, dass das Spiel so designt ist, dass wenn da irgendeine super schwere Passage ist, dass es danach irgendwas Geiles gibt. Du kannst nicht immer genau sagen, was es ist. Es muss nicht immer ein Item sein oder eine neue Rüstung oder ein neues Schwert. Manchmal ist es nur ein neues Material, mit dem du aber dann 10 Sachen upgraden kannst. Oder es ist ein Schlüssel, der dich in einen komplett neuen Abschnitt bringt, wo wieder neue Sachen sind oder so. Und es ist ja auch nicht so, dass wenn du stirbst, das alles weg ist. Das Geniale bei Dark Souls und Demon's Souls ist ja, du hast noch eine Chance, deine Seelen wiederzukriegen an der gleichen Stelle. Und dadurch kumulieren sich dann natürlich auch die Seelen. Das heißt, wenn du es schaffst, du stirbst und deine Seelen liegen dann auf dem Boden dort, wo du gestorben bist. Und wenn du dann wieder dahin kommst, kannst du die wieder aufsammeln. Du darfst auf dem Weg dahin nicht sterben, sonst sind sie weg. Das heißt, erstens ist der Weg dann, um die Seelen zurückzuholen, wenn da irgendwie 150.000 Seelen liegen und du hast dir die mühsam zusammengespart, das macht so spannend, weil du jetzt hast du richtig Druck. Ja. Davor war es dir egal, wenn du stirbst, du hast nichts zu verlieren. Aber jetzt hast du im Hinterkopf, fuck, da liegen meine 150.000 Seelen, ich muss mindestens wieder dahin kommen. So, das ist schon mal die eine Motivation. Ja. Die zweite Motivation ist, dass auf dem Weg sammelst du wieder Seelen. Das heißt, wenn du dahin kommst, hast du deine alten 150.000 Seelen plus die, die du auf dem Weg dahin wieder gesammelt hast. Und dann hast du alles zusammen und denkst dir, fuck, jetzt habe ich 300.000 Seelen. Und dann drehst du um, gehst nach Hause, levelst und fängst wieder von vorne an. Und dann drehst du zum Beispiel um, weil du dir sagst, nee, okay, jetzt versuche ich den Endgegner nicht. Erstmal safen. Sondern wie oft stand man schon vor diesen Foggates, guckt durch und dachte sich, nee, jetzt nicht. Ich gehe nochmal zurück. Und das kann man ja auch mal kurz erklären für die, die es nicht gespielt haben, dass die Seelen halt das wichtigste Ding sind in dem Spiel. Sie sind sowohl Währung, um Items zu kaufen, also Heil-Items. In Demon's Souls waren es noch diese Herbs und man braucht viele Herbs. Und es war aber auch die Währung, mit der du dich halt aufgelevelt hast. Und wenn die halt weg sind, da ist der ganze Spielfortschritt für den Arsch. Du hast nichts gewonnen, außer die persönliche Erfahrung. Deswegen sind diese Seelen halt so viel wert. Und wenn da dann nach einem Tod dein Häufchen Seelen liegt, dann willst du es unbedingt wieder haben. Du kannst ja noch nicht mal was verkaufen in dem Spiel. Genau. Es ist nicht so, dass du dann 80 Items hast, wie in anderen Rollenspielen, und die verkaufst du dann. Es geht einfach nicht. Die Seelen sind alles. Also es geht schon, aber du kriegst einen Scheißdreck dafür. Ja, bei Framp, in Dark Souls, also in Demon's Souls. Ja, doch, stimmt, da kann man auch verkaufen. Aber das war nicht der Rede wert. Ja. Ja, dieses ganz, ganz, so dieser Mittelweg, den ein Spiel gehen muss, um dich immer noch genug zu motivieren, aber dass das Risiko hoch genug ist, ne? Dass du immer Bock hast, wenn du verlierst, gleich nochmal zu machen oder wieder dann zurückzugehen und nicht sofort dann abgeschreckt wirst. Ne? Viele Spiele schaffen dann eben nicht, diesen Mittelweg vernünftig zu finden. Und das meinte ich eben vorhin, als ich gesagt habe, diese Genialität, dieses Balancing, die Souls-Reihe gemacht hat, das rafft man am Anfang noch nicht. Da findet man es nur scheiße unfair. Aber später wird dir dann bewusst, du musst durch diese Maps gehen, weil eben so wichtig ist, dass du überlebst, ja? Und weil da so viele Fallen sind und so viele fies platzierte Gegner und weil die Gegner auch so gut sind. Das passt alles zusammen, ja? Und das ergibt, dass du wirklich in dieser Welt drinne bist. Das heißt, du läufst wirklich immer mit dem Schild oben, weil du sofort Schiss hast, sobald das Schild unten ist, dass du mit einem Schlag von irgendeinem weggerotzt wird. Das heißt, du läufst immer mit dem Schild, du guckst wirklich, ist irgendwo eine Falle. Gerade wenn du Gebiete zum ersten Mal betrittst, da ist alles bedrohlich. Du traust nichts, jede Wand, jeder Kronleuchter, jede Vase, die du siehst, könnte irgendwas sein, was nicht das ist, wonach es aussieht. Und das zieht dich so in diese Welt rein. Du siehst irgendwo im Hintergrund ein Item schimmern und denkst dir, fuck, das will ich haben, das ist bestimmt was Geiles, aber du rennst nicht hin und holst dir, sondern du gehst wie Indiana Jones, weißt du, langsam dahin, und natürlich kommen auch irgendwie 20 Gefahren und so, und das entfesselt so eine Spannung, so, aber auch so eine Anspannung bei dir selbst und zieht dich wirklich in diese Welt rein. Dazu kommt dann diese düstere Grafik, die fast nicht vorhandene Musik, sondern nur die Atmosphäre, ja, und wie gesagt, ich kann es nur immer wiederholen, all diese Elemente zusammen machen die Souls-Reihe zu einem fucking einzigartigen Spielerlebnis, was es so meiner Meinung nach nicht nochmal gibt. Mhm. Ich glaube, es stimmt auch viel das Drumherum eben, dass sich diesem Konzept auch ein bisschen anschmiegt, was jetzt so das Storytelling angeht in den Sachen. Ne? In anderen Japano-Rollenspielen hättest du dann eben ewig lange Cutscenes, eine gewisse Art von Standardplot, der dann durchgeführt wird. Das ist ja bei Demon's Souls und bei Dark Souls natürlich auch dann ein bisschen anders gelöst. Klar, hast du noch so gefühlt Cutscenes oder da wird dort was gezeigt, aber speziell, wie war nochmal der Ausgangspunkt von Demon's Souls gewesen? Irgendwie? Ich wollte es gerade sagen, irgendwie der ganze Anfang, den kann man ja auch nochmal schnell rekapitulieren. Also das lässt auch dieses Storytelling-Gedöns kotzt dich erstmal am Anfang an. Das Intro ist total nichts sagen. Du siehst einfach nur ein paar Ritter, die kämpfen und einen großen Drachen und irgendwelche Leichen und Verdammnis. Nichts wird genau erklärt. Im Spiel selber bist du dann, wie fängt es denn an? Man stapft erstmal durch dieses Tutorial-Level, genau, was dir die Steuerung erklärt. Dann laufen da schon so schemenhafte Gestalten rum, was die anderen Online-Spieler sind. Das raffst du schon mal nicht. Danach wirst du zu einem Boss geschickt, den versuchst du platt zu machen, gehst drauf, weil es beabsichtigt ist. Und bis dann, ja genau, dann landest du im Nexus, wo du schon wieder keine Ahnung hast. Was ist das denn? Wer ist die Frau, die nicht gucken kann? Und was erzählt die mir da? Und was ist der Nexus? Und dann hängst du da rum und dann ist da jemand, den du ansprechen kannst, glaube ich. Und diese 5 Steine, die Portale in die einzelnen Levels sind von dem Spiel. Und du raffst einfach nie was. Und so geht's weiter. Aber irgendwann wird das mal aufgelöst. Also nicht wirklich aufgelöst, sondern du verstehst, wie das Spiel dir die Sachen erzählen will. Und es ist nie so eindeutig, aber spielt sich viel im Kopf ab. Die Umgebung erzählt halt selber die Geschichte oder auch die Charaktere, die du da triffst. Man trifft auch manchmal so NPC-Charaktere, die sind eben auf deinem Level. Das sind ebenfalls so verlorene Seelen, wie kann man das sagen? Die Leute, die du da befreist oder findest. Ja, also bei Demon's Souls ist es ja irgendwie so, dass, also die Story hat mich da auch nie wirklich interessiert, aber so wie ich die Story verstanden habe, ist es halt irgendwie so eine Art Limbo oder Fegefeuer, ja, so eine Zwischenwelt. Es gibt so einen Nebel, der sich ausgebreitet hat und der irgendwie das ganze Land überfallen hat. Und in diesem Nebel sind halt so eine Art, ist wie eine Dämonenwelt, wo lauter Dämonen sind. Und es gibt irgendwie 5 oder 6, das ist so ein bisschen Herr der Ringe mäßig oder so Triforce mäßig aus Zelda, irgendwie 6 Kaiser oder Supertypen, die haben irgendwie diesen Nebel mit ihren Siegeln vertrieben. Ja, das sind diese 5 Level, in die man dann rein kann. Wobei im Demon's Souls war es ja irgendwie the Old Fiend oder sowas, wisst ihr noch? Ja, das ist das Fiend. Das war das große Übel, was das ausgelöst hat. Genau, aber es gab ja dann diese Steine, diese Arkstones, wo du dann in die Level kommst, das waren ja die von den Helden, die irgendwie diese Asian Angels. Geben wir zu, glaube ich, dass wir alle nicht wirklich verstanden haben, was da tatsächlich ist. Aber das sieht man auch, wie unwichtig es eigentlich ist. Genau. Ja, genau. Aber trotzdem, ich wollte gerade sagen, dass die anderen immer diese Schnipsel, ne? Und genau, die Charaktere, die man da trifft, die erzählen ja auch immer ihre eigene Geschichte. Und das ist eigentlich auch das Coole, dass du einer von mehreren bist. Also es sind zwei NPCs, aber sie sind auch auf ihrer Reise, erleben ihre eigenen Geschichten. Du triffst die unterwegs immer mal. Sie erzählen dir was Neues und du kannst auch manchmal entscheiden, befreie ich den oder lasse ich ihn verrecken oder helfe ich ihm oder kämpfe ich gegen ihn. Aber ich finde das gerade geil, dass man nicht so, genau. Es ist nicht so, ja, hier ist der böse Drache und er hat die liebe Prinzessin entführt und du brauchst das magische Schwert und drei Amulette und dann musst du dem Drachen den Kopf abhauen und die Prinzessin befreien. Und dann ist das Königreich gerettet, so Zelda-mäßig, weißt du, langweilig, ohne Scheiß. Da hast du das Gefühl, okay, ich habe zwar nicht alles gerafft, aber man rafft ja auch jetzt nicht alles. In der echten Welt, in der wir leben, wissen wir auch nicht alles über die Geschichte und alles. Und man weiß, okay, da waren mal Indianer und weiß ich nicht, da war mal das und da war mal das. Ja, aber ist doch so. Ja? Die Welt ist voll mit mystischen Sachen, von denen man auch keine Ahnung hat oder nur so Andeutungen weiß und so. Ein bisschen ist es auch in Demon's Souls und Dark Souls. Du merkst, all die Sachen, die da sind, da steckt irgendein Gedanke dahinter. Du findest Items. Und die haben eine Beschriftung und irgendwo hast du den Namen schon mal gehört oder es scheint irgendeinen Zusammenhang zu geben zu dem Ort oder zu diesem Gegner. Und das reicht dir dann teilweise auch, um zu wissen, okay, es hat hier irgendwas, hat hier stattgefunden oder irgendwie hat das eine Bewandtnis und so weiter. Und es hängt auch so ein bisschen an dir, wie sehr du recherchieren willst, wie sehr du dich damit auseinandersetzen willst. Aber vielleicht interessiert es dich auch nur so ein bisschen marginal und du willst einfach weiterspielen. Ja. Ich finde es geil, dass die Story nicht so spoon-fettet, so, weißt du, in dich reingedrückt wird, hier, Story, wie in anderen Spielen. Oder zum Beispiel bei Skyrim, ja. Ich will mich nicht auf Skyrim einschließen, aber ganz ehrlich, es ist einfach ein Drecksspiel. 380.000 NPCs, ja. Und ich zeig mir den, der nach 10 Stunden noch zuhört, was die labern. Beziehungsweise der noch was rezitieren kann. Im Sinne von, weißt du noch die Stelle, wo ich auf dem Bauernhof war? Nur weil du es brauchst für dein Quest, um zu wissen, wo du hin musst oder so. Aber dich interessiert doch nicht das Schicksal der Drecksdiebesgilde und John, der 2 Stunden an der Bar hängt und dir eine Geschichte erzählt von seiner verstorbenen Frau, die Erdbeer pflücken war. Das interessiert dich doch ein Dreck. Laber mich nicht voll, sag mir, wo ich hin muss, damit ich ein besseres Schwert krieg. Das ist doch die fucking Wahrheit. Natürlich brauchst du ein bisschen irgendwie, dass das fleischig sich anfühlt, dass die Welt sich echt anhört, ja, anfühlt. Aber ey, ich kann diese ganzen Rollenspiel-Stories, 95% davon sind doch einfach reinster Bullshit. Und als Videospielzocker hat man sich einfach mittlerweile damit abgefunden, dass man mit saudummen Storylines abgespeist wird. Wir feiern so Sachen wie Heavy Rain, feiern wir ab und sagen, boah, das ist das Genialste, was ich je gesehen habe. Wenn dir das einer als Film anbieten würde, würdest du sagen, willst du mich verarschen? Okay, der Gute ist der Böse, habe ich ja noch nie gesehen. Ja, da würdest du sagen, Wahnsinn, genial, aber als Videospieler, boah, ziemlich clever, hätte ich nicht gedacht. Weißt du, wir haben einfach als Videospieler unsere Ansprüche schon so runtergeschraubt, dass das und deshalb finde ich das konsequent. Ich finde, da hast du einen Punkt, aber wie du sagst, das fährt ja alles immer zusammen und ich finde eine halbwegs oder eine etwas dürftigere Story gewinnt halt dazu, dadurch, dass es ein Spiel ist, in dem du interagieren kannst, dann ist es, da kann man also schon mehr verkraften, finde ich. Ich glaube, wir brauchen jetzt nicht in die Heavy Rain-Nummer reinzugehen. Wenn du die Interaktivität nicht hättest, würde natürlich nicht so extrem viel übrig bleiben. Das ist einfach, wie du das selber steuern kannst. Walking Dead ist natürlich. Ich mag ja Heavy Rain auch. Yep. Aber das ist ja eigentlich auch das Coole bei Demon's Souls oder Dark Souls, wo nochmal einzuwerfen, weil das ist eigentlich eine Story, die für ein Videospiel passt. Also sie bietet sich nicht an Filme an, mit Cutscenes und mit Schnitten, wie man sie in Filmen setzt und mit Kamerafahrten, sondern du erfährst die Geschichte beim Spielen durch Beobachtung der Umgebung und das ist eigentlich videospielgerecht. Ja, das finde ich wirklich am interessantesten, speziell wie das mit diesen Hinweisen verbaut ist. Es ist ja mehr diese Online-Komponente, die dazu kommt, die auch nochmal ein bisschen anders funktioniert als der typische, du holst dir einen Kumpel und dann macht dir Koop irgendwie Drachenplatt und so weiter, sondern mehr dieses, hey, Leute können sich Hinweise hinterlassen durch den Äther und kannst du ein bisschen besser dann erklären. Aber so diese Sachen, ich erfahre auch viel mehr von der Geschichte und von der Welt dort, wenn ich dann irgendwie ein blutgekritzeltes Mahnmal oder sowas dort sehe. Ja? Achte drauf, was da passiert. Das erzählt mir ein bisschen mehr, als ich, wenn ich eine Cutscene dort hätte oder die mir was zeigt, was vor 20 Minuten passiert ist. Ja. Ey, ich möchte auch nochmal sagen, da haben wir noch gar nichts zugesagt, dieses ganze Online-Ding, ja, das kommt ja noch obendrauf. Die Souls-Reihe wäre ja als Singleplayer-Spiel, wäre sie schon fucking genial. Aber die sind ja so verrückt und haben noch so einen Online-Modus reingebaut, der ja auch jenseits von Gut und Böse komplett fresh ist und einfach geil ist. Weil, wenn du online spielst, ja, und ich habe unzählige Momente gehabt, wo die einfach beweisen, dass es funktioniert, kannst du invaded werden von anderen menschlichen Spielern, ja. Wenn du die richtigen Voraussetzungen hast, kannst du plötzlich steht da, ja, Dark Phantom oder Dark Spirit, bla bla bla, enter your realm. So, das bedeutet, ein echter menschlicher Spieler ist in deine Welt, wo du gerade deine Singleplayer-Quasi-Mission machst. Ja, du bist auf dem Weg zum scheiß Drachen. Wir sind wieder an der Stelle, die ich vorhin gesagt habe. Du hast 300.000 Seelen im Gepäck und du willst alles. Nur nicht verrecken, sondern nur noch irgendwie die Seelen nach Hause bringen und eintauschen gegen irgendwas. Ein Level-Up. Ja, gegen 10 Level-Ups zum Beispiel. Ja. Plötzlich wirst du invaded von einem Phantom. Und da steht plötzlich einer, und das ist auch alles so geil, ich krieg schon Gänsehaut, wenn ich mir überlege. Die sagen und auch nichts. Ne? Nee, die sagen, plötzlich nur da. Siehst du nur so ein rotes Glühen, der baut sich vor dir auf. Und du weißt, fuck, an dem muss ich jetzt vorbei. Jetzt geht's los. Das ist aber ein menschlicher Spieler, der vielleicht saukrasses Equipment hat und schon 180.000 PvP-Schlachten hinter sich hat. Und der steht jetzt einfach zwischen dir und deinen Goodies. Und plötzlich kämpfst du gegen den, ja, live. Und es kann teilweise eine halbe Stunde dauern, weil der rennt weg und der heilt sich, weil der ist nämlich smart, ist nämlich ein Mensch und nicht ein dummer NPC. Ja. Und wenn du den dann packst, kriegst du auch noch seine Seelen und hast auf einmal 600.000 und einfach mal dir in die Hosen gemacht, weil du einfach fix und fertig bist mit der Situation. Oder aber der hat dich kurz vorm Ziel einfach mal platt gemacht und du hast einfach nur Hass. Du verspürst einfach nur Hass. Also ich finde auch, das ist dann der Moment, wo man erstmal ausmachen muss. Da geht eigentlich nichts mehr. Ja, aber ist doch, wo gibt's denn sowas, wo du wirklich durch eine Map läufst und nicht weißt, ob jede Sekunde irgendein Shitstorm passiert. Hm. Allein das ist schon ein psychologisches Ding. Ich meine, man kann es ja auch ausstellen, wenn es kann auch so. Ja, ja, ich hab's ausgestellt aus dem Grund, weil einfach mit der Asia-Version hatte ich so einen krassen Lag. Ich konnte einfach nicht gescheit PvP spielen. Ja. Weißt du, ich habe einen Schlag getätigt und der kam einfach nicht an. Aber es ist auch so geil, wenn es halt anders läuft, wenn du denkst, okay, da ist gerade der Überspieler und du lockst ihn irgendwie in eine Stelle, wo es ein bisschen eng ist. Ich erinnere dann nur an den Sumpf bei Demon's Souls und dann fällt er die scheiß Rüstung runter, weißt du? Fällt vom Steg und ist tot und es ist nicht mal ein Schlag ausgetauscht worden. So kann es auch gehen. Und dann denkst du dir auch, ja, das war eher lustig. Das passiert aber am Anfang meistens eher dir, weil man Beginn die ersten 10, 20 Male, wo man invaded wird, einfach nur in Panik gerät, weil man denkt, oh Scheiße. Man will eigentlich nur wegrennen und so. Genau. Und der Arsch rennt hinter mir her und du weißt eigentlich. Man fällt aus Versehen in irgendein Loch rein und ärgert sich zu Tode. Aber ich finde, das ist nicht nur ein psychologisches Ding gewesen. Bei mir war es auch ein körperliches. Ich habe nie bei keinem anderen Spiel so einen Puls gehabt, wenn ich invaded wurde. Ja. Ich dachte, ich kriege einen Herzinfarkt. Das ist das Schlimmste, ey. Ich habe die Idee gehabt, irgendwann diese Geräte, die Ärzte neben den Betten stehen haben, wo immer die Flatliner... ein EKG. Es ist wirklich so. Ja, weißt du, ich würde gerne einfach meinen Puls überwachen und wirklich sehen, wie sich entwickelt, wenn ich das Spiel starte, wenn ich durchlaufe, wenn ein Boss kommt und wenn mich dann kurz vorher irgendein Scheißtyp invadet, der mit ein riesiges Schwert hat, das größer als das ich, wo ich keine Ahnung habe, wo er das überhaupt herhaben soll oder sowas. Und ich wäre fast verreckt teilweise. Ich konnte meinen Herzschlag spüren. Ich dachte, mein Herz springt raus. Habe ich nie erlebt. Habe ich auch immer gehasst, wenn die ankamen mit ihren riesen Donnerbalken, mit so Stahlträgern. Dann denkst du dir, ach komm, ey, was will der damit gegen mich ausrichten? Ich bin flink und gewandt, dann haut der einmal drauf und dann bist du fast im Arsch. Und dann ist die Kacke aber am Dampfen, weißt du? Da hast du sofort Respekt. Das ist genauso wie bei jedem normalen Gegner, wo du denkst, ach komm, den hau ich weg. Und ein Stich und du siehst deine Energieleiste schwinden bis auf ein Viertel. Fuck, ey, fuck. So, es geht von 0 auf 100 in einer Sekunde. Ich erzähle gerne mal eine Geschichte, eine Episode, die ich erlebt habe mit dem Colin, hier ein alter Kollege von Giga. Dennis kennt ihn ja auch noch, auch ein richtiger Souls-Fan. Und wir wollten den allerletzten Endgegner machen von Demon's Souls. Wie heißt der? Old King oder was, ne? Den letzten normalen Gegner. Genau, der richtig hart ist, der dir sogar auch ein Level, also der dich ein Level downgradet, wenn er dich erwischt oder sogar zwei. Ein richtiger Bastard von einem Gegner, der hat so einen Move, wo er dann seinen, erstens mal ist er sau schnell und kann quasi sich fast, ne, nicht teleportieren, aber sehr schnell zu dir bewegen. Ja, so ein Dash, und dann hat er einen Move, wo er quasi in Boden haut und dann gibt es eine Bodenwelle, die fast das gesamte Areal mitnimmt. Du musst richtig weit wegstehen, um nicht getroffen zu werden und nimmt dir arschviel Energie ab. So, wir gehen da also hin und es ist schon ein richtiger Krampf, weil du musst noch an einem fetten Drachen vorbei. So, es fängt erstmal damit an, dass wir uns auf den Weg machen zu zweit. Ich habe ihn gecallt, also du kannst auch bei Demon's Souls und Dark Souls kannst du nicht nur invaden, sondern du kannst dir auch einen menschlichen Spieler in dein Spiel reincallen, also herbeibeschwören. Ja? Bis zu drei sogar. Ja. Genau, insgesamt drei, genau, dass man zu dritt ist. Ne? Zu viert. Bei Demon's Souls? Bei Dark Souls sind es drei. Bei Demon's waren es, glaube ich, vier. Ja? Aber okay. Da bin ich mir noch nicht sicher. Ist auch egal. Ja. Auf jeden Fall Colin zu mir reingesummoned, was nicht ganz so einfach ist, weil das nicht so einfach geht, dass man mit einem Freund spielt, aber ist auch wurscht. Jedenfalls Colin und ich gehen da so durch die Map und kämpfen da gerade gegen diesen Drachen, der, wie gesagt, den letzten Endgegner bewacht. Plötzlich kommt ein Phantom und invadet uns mit diesem Monk's Headcollar. Das ist so eine Mütze, so einen Hut oder Turban, so eine Kopfbedeckung, so ein Turban, der riesengroß, fast den ganzen Bildschirm bedeckt. Und der wollte uns einfach harassen. Ich habe dann später herausgefunden, dass dieser Typ original, ich habe seinen Namen gegoogelt, weil er mich so aufgeregt hat, der hat einen Stream laufen lassen, einen Livestream, wo er einfach nur gezeigt hat, wie er ständig an der gleichen Stelle, nämlich in diesem Abschnitt, Leute invaded hat und immer gekillt hat, während sie gegen den Drachen kämpfen. Weil die Leute sind natürlich in dem Moment voll beschäftigt mit diesem Drachen und haben dann in der Regel nicht die Muße oder die Konzentration, sich noch mit einem PvP-Kampf auseinanderzusetzen. Also der Typ kommt, fistet uns beide und wir haben beide einen Hals. Es kostet uns eine halbe Stunde, bis wir uns wieder gesammelt haben, wieder in dem Level sind. Okay, wir sind wieder an dem Drachen, besiegen den Drachen, beziehungsweise gehen am Drachen vorbei, kommt wieder invaded. Gleicher Typ. So, und wir schon beide Panik, wir waren über Skype verbunden. So, fuck, Colin, der ist schon wieder da. Diesmal müssen wir was machen. Okay, pass auf. Colin steht hinter so einem, da ist so ein großer Torbogen. Und Colin versteckt sich am Eingang des Torbogens auf der anderen Seite und ich stehe wie ein Köder direkt davor und habe zu ihm gesagt, okay, wenn ich jetzt schreie, musst du hier deine Gottes Wrath machen. Das ist so ein Zauber, der auch so eine kleinere Bodenwelle macht und den Typen auch wegschlägt. Und wenn er dann weggeschlagen ist, rennen wir beide hin und hauen auf ihn drauf. Okay, der Typ kommt von Weitem, ja, und ich stehe wirklich so ihm gegenüber. Ich sehe wieder dieses dumme Monks Headcollar, diesen riesen Turban, erkenne ihn natürlich sofort wieder. Und er steht so da, verbeugt sich noch so dumm, ja, was im Prinzip die Message ist, so jetzt hau ich dir auf die Fresse. Das ist so eine demütigende Scheiße. Gehört halt dazu. Ja. So, und dann zieht er seine Waffe und rennt schon auf mich los. Und ich so, Colin, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Und er kommt. Und ich so, Colin, jetzt! Und wirklich, es passt perfekt. Diese Bodenwelle vom Colin kommt, fliegt weg. Wir rennen hin, hauen auf den Typen drauf. Der Typ weiß überhaupt nicht, wie ihm geschieht und ist sofort tot, ja. Und wir jubeln in Skype und so, yeah, den Wichser. Weil er hat natürlich nicht damit gerechnet, dass Colin dahinter steht. Und unsere Taktik ist voll aufgegangen. Wir freuen uns den Arsch weg, gehen den letzten Abschnitt, in der Zeit haben wir noch kurz vorm letzten Endgegner noch einen Typen gesummoned, damit wir noch stärker sind für den letzten Endgegner. Und der allerletzte Endgegner, Achtung Spoiler, da fährt man so mit einem Aufzug hoch, ja, in das Areal, wo der dann auf dich wartet. Und diese Aufzugsfahrt zum letzten Endgegner dauert ungefähr eine Minute, möchte ich fast sagen. Also dauert schon lange. Ja. Okay, wir gehen alle in diesen Aufzug und changen noch Equipment, statten uns in diese Aufzugsfahrt aus, rennen raus, Colin will sein Equipment ändern und verpeilt, dass die Tür wieder zugeht und der Aufzug wieder eine Minute runterfährt. Aber in dem Moment, wo du oben bist, triggerst du automatisch, dass der Kampf losgeht. Das heißt, ich und der andere Typ triggern den Boss, der auf einmal angreift, und Colin fährt, dumm wie er ist, mit dem Aufzug wieder runter. Hey, wartet auf mich, ich will mitkämpfen. Ich will euch helfen. Was geht? Und wir so, ja, was sollen wir machen? Er geht jetzt auf uns los. Wir kämpfen schon mal gegen ihn. Beeil dich, ja? Okay, wir kämpfen zu zweit gegen den Typen, was schon zu zweit echt schwer ist. Kämpfen. Colin, ich komme. Ich stelle mir dann immer vor, wie es für Colin war, der in diesem Aufzug wirklich mit so Aufzugsmusik, stelle ich mir so vor, ganz langsam runterfährt, während da oben der heiße Kampf am Laufen ist. Colin so, okay, er fährt jetzt wieder hoch, ich bin gleich soweit. Okay, wir kämpfen gegen den Old King, den letzten Endgegner, der mega Seelen bringt, und dann das Spiel ist dann fast vorbei. Und der Aufzug kommt hoch, und genau in dem Moment, wo die Aufzugstür aufgeht, ja, steht der Old King quasi kurz vor der Aufzugstür und macht seinen Move, wo er in den Boden haut. Colin rennt aus der Aufzugstür raus, die Bodenwelle killt ihn mit einem Schlag und er ist tot. Es war nichts dazu erfunden. Es war exakt so ein Colin. Ich habe, glaube ich, fast Tränen gehört durch Skype. aber das ist nur eine kleine Episode. Und von so Sachen hat man echt einige, wenn man Bock hat. Und das muss ich sagen, das habe ich bei keinem anderen Spiel so. Das ist einfach geil. Das ist einfach fucking Demon's Souls. Bei dem Online-Modus können wir eh noch ein bisschen hängen bleiben, weil das diese Nachrichten, die hatten wir auch noch gar nicht angesprochen. Genau, wir sind ja da hängen geblieben, dass das eigentlich unfair ist und schwer, und keiner erklärt dir was, aber das Spiel gibt dir eben das Werkzeug, Messages auf dem Boden zu hinterlassen, die andere Spieler sehen können. Das ist dann einfach nur dein guter Wille und du tust anderen damit einen Gefallen, wenn du halt was Blödes erlebst in der Welt oder was Gefährliches, dann kannst du zumindest eine kryptische Message auf den Boden schreiben, don't go there oder beware the strong enemy behind that door oder sowas, keine Ahnung, so vorgegebene Messages, die dir man dann halt... Genau, vorgegeben, das muss man dazu sagen, dass man nur aus ein paar gewissen Satzbausteinen, ja. Was, also du kannst nicht schreiben, ey Leute, hier geht's langsam, du kannst immer nur so bestimmte Satzbausteine benutzen. Genau, und die muss man halt auch lesen, also das... Dadurch wird es schon wieder ein bisschen weniger unfair, weil das man kann halt indirekt miteinander kommunizieren und erfährt dann, okay, da soll ich vielleicht jetzt lieber nicht gehen, weil da hat mir ein Spieler geschrieben, geh da nicht lang. Glaube ich dem einfach mal. Du kannst natürlich auch verarscht werden, indem man sagt so, keine Ahnung, also man kann auch in die Irre geleitet Jump werden. Jump hier und dann springst du. Genau, und dann ist einfach tot. So ein Arschloch. Und es gibt auch, man kriegt auch diese Phantome angezeigt, wenn zum Beispiel andere Spieler irgendwo gestorben sind, dann ist da ein rotes Phantom, was man aktivieren kann und du siehst dann den Tod des Spielers, der da verreckt ist. Also wenn da einer die Klippe runterspringt, dann wird sein Phantom angezeigt und du siehst dann so, okay, das ist ein rotes Phantom, also ist er beim Sturz über die Klippe abgekackt, dann muss ich hier lieber mal aufpassen. Oder auf Feinde und so. Das sind so viele kleine Helferlis, die das dann doch wieder ein bisschen abmildern, aber eben auch nicht so direkt. Das ist kein Tutorial oder kein Easy-Mode. Du musst wieder selber was investieren, um zu überleben. Es gibt dir eine Warnung, aber es schützt dich auch nicht, weil du musst letztlich trotzdem durch. Oftmals fand ich das auch so, also du kommst irgendwo sagen, siehst so 5 rote Messages am Boden, denkst dir direkt, okay, fuck, da ist irgendeine Scheiße. Oder siehst halt diese Blutlachen von den gefallenen anderen Spielern und denkst dir, okay, irgendeine Scheiße passiert hier. Aber du musst dann halt trotzdem durch. Manchmal, finde ich, ist es sogar auch kontraproduktiv, weil du dann extrem Schiss hast. Und dann ist es so, dass du dir voll den Kopf machst und dann sind die aber vielleicht auch einfach nur doof gewesen oder so. Das weiß man halt vorher nicht, aber man... Ja, aber es gibt auch so ein paar hilfreiche Sachen, wenn sie zum Beispiel, es gibt ja schon einige Geheimnisse im Spiel und wenn dann natürlich vor der Geheimtür steht, ja Achtung, Geheimtür, dann ist das schon ein bisschen hilfreich. Oder wenn sie dir teilweise vor Bossen helfen, den du jetzt zum 10. Mal versuchst und auf einmal steht dir die Message, ey, vielleicht probierst du mal hier Feuer, das ist ganz gut. Oder Safe Spot bei Bossen, wo du genau weißt, dann stellst du dich da drauf und da steht Safe Spot und dann tatsächlich trifft dich der Endgegner an dieser Stelle überhaupt nicht. Das ist halt geil, ist halt schon ein cooler Tipp. Ja. Und genau das wollte ich gerade sagen bei dem Old King, weil du von dem erzählt hattest, nur kurz. Ich habe da halt so einen Glitch ausgenutzt, dass ich dann hinter der Treppe stehen bleibe. Da ist so eine 5-stufige Treppe hoch zu seinem Palast und du kannst dich da verstecken und einfach diese Giftwolke machen und kannst dann halt diese Aggro verhindern, dass du ihn nicht pulst. Und dann habe ich ihn halt eine halbe Stunde lang vergiften lassen. Das hat so lange gedauert, aber so habe ich mir den Stress erspart, den ihr hattet. Ey, was du auch mal gesagt hast, und ich finde, also das trifft nicht auf jeden zu, aber ich fand das irgendwie ganz geil und das wird auch sehr gerne oft als Kritikpunkt bei der Souls-Reihe gesagt, nämlich, dass man ein Wiki braucht, was auch tatsächlich auch so eine Ähnlichkeit ist zu Monster Hunter. Man kann natürlich drauf verzichten und sagen, ich scheiß auf Wiki und ich will einfach nur lernen aus den Inhalten, die mir das Spiel gibt. Das kann man auch machen. Ich persönlich hab's da so wie der Trant gehalten, der mich auch da drauf gebracht hat. Mir hat es Spaß gemacht, noch einen Laptop nebenbei zu haben, wo das Wiki auf war, wo ich dann Sachen nachlesen konnte. Weil das Spiel ist groß genug, komplex genug, schwer genug. Für mich war das wie so ein Companion, wie so ein, wo du einfach nachlesen kannst, okay, was brauche ich denn jetzt für ein Material, um meine Waffe abzugraden, ich muss es ja dann trotzdem noch selber farmen und trotzdem noch selber dahin gehen und 8 Stunden lang irgendwelche schwierigen Gegner bekämpfen. Aber zumindest will ich wissen, welche Gegner muss ich bekämpfen und was habe ich dann davon? Und ich muss sagen, mir hat es Bock gemacht. Bei Monster Hunter genauso, so ein Wiki noch dazu benutzen. Ich kann das nicht nachvollziehen, zumindest den ersten Run, den finde ich, muss man ohne neben sich so ein Buch oder das ganze Internet mit allen Tipps, die es gibt, neben sich, gerade den ersten Run muss man selber erfahren, gerade bei Demon's Souls, was ein Spiel ist, das ich am liebsten löschen würde aus meinem Kopf, um es nochmal zu spielen, wie ich es das erste Mal gespielt habe. Also für mich hat das erste Mal, glaube ich, nichts verloren dadurch, dass ich mit dem Wiki gespielt habe, aber wir können auch nochmal sagen, dass das Spiel halt nichts verzeiht, also es wenn du einen Boss killst, dann ist der weg. Für den ganzen Run. Man kann den nicht farmen oder so. Es gibt nur einen Boss, du killst ihn, dann kriegst du dem seine Dämonenseele, die du brauchst. Wenn du die verbrauchst, ist die auch weg. Also du musst auch überlegen, wo du sie einsetzt. Für welche Waffe du sie verwenden möchtest, diese Bossseele. Und genauso ist es auch mit Charakteren, die sterben. Und jetzt kommen wir zu diesem Wiki-Ding. Es gibt ja diesen Charakter, den kann man befreien. Der landet dann bei dir im Nexus, was quasi so die Homeworld ist, das Hub. Und da kommen alle diese Charaktere hin, die hängen dann da so rum. Und dieser eine Gegner, den du befreist aus dem Käfig in der 4. Welt, in der 3. meine ich. Jurt the Silent Chief, meinst du? Ja, Jörg, genau, dieser Wichser. Jörg. Naja, der hängt dann in dem Nexus ab und der murkst dann deine anderen Charaktere ab. Also es gibt in diesem Nexus dann zum Beispiel auch einen Händler, den hast du befreit. Und irgendwann kommst du zurück ins Nexus und denkst dir so, Alter, wo ist der Typ hin? Und so schwinden die Charaktere immer wieder, weil der murkst die ab, aber nicht, das macht er in deiner Abwesenheit. Du kommst zurück und die sind tot. Und du fragst dich so, was soll denn die Scheiße? Und kein Schwein im Spiel und auch der Typ selber sagt dir nicht, wo die hin sind. Du weißt, man muss einfach nachlesen, dass der Typ die killt. Kein Schwein sagt's dir. Und das habe ich halt in dem Wiki erfahren. Hätte ich das nicht erfahren, ich glaube, ich hätte so gekotzt. Du befreist ihn und denkst, oh, irgendwann habe ich meinen Benefit davon, dass ich ihn befreit habe. Aber am Arsch, der killt alle. Und das ist einfach zum Kotzen. Also ich muss sagen, ich bin da sogar noch krasser. Ich habe mir dann auch teilweise Endboss-Kämpfe, weil ich mich dann bis zum Nebelgate, also man muss dazu sagen, vor jedem Endboss gibt's nochmal so ein Nebel Gate, wo du nicht durch kannst und da musst du durchschreiten und dann siehst du erst, was dahinter ist. So. Und in den meisten Fällen kommt nach so einem Nebelgate entweder ein Endgegner oder ein krasser Abschnitt oder wie auch immer. Und ich habe dann wirklich immer vor diesen Nebelgates gestanden und mir dann erst durchgelesen, welcher Endgegner kommt und auch tatsächlich zum Beispiel manchmal YouTube-Videos angeguckt, wie die gehen, weil ich einfach keinen Bock hatte, dann nochmal 10 Stunden dahin zu gehen. Das kann ich nicht nachvollziehen. Da vergibst du doch ganz viel von diesem Nervenkitzelpreis. Wenn du dir vorher... Ich hatte ja wie gesagt, stell dir vor, du gehst da durch und auf einmal ist da dieses riesige Monster mit 25 Augen oder was auch immer und du denkst, what the fuck? Aber wenn du das vorher schon bei YouTube andere hast umhauen sehen, also das nimmt dir doch ganz viel. Ja, also kann ich auch nicht ganz widersprechen, wobei ich habe das auch nicht bei allen gemacht. Es gab immer noch genug Überraschungen. Ich habe mich jetzt auch nicht weggespoilt oder so, aber ich wollte dann halt schon Tipps, manchmal habe ich auch nur gelesen, ja, der ist nicht gut mit Magie oder versuch mal das oder das, ich habe jetzt nicht bei jedem mir ein Video angeguckt, nur bei manchen, zum Beispiel bei Dark Souls, diesen wie heißt der, relativ am Ende, der mit den Ästen dich immer wegschlägt. Das ist Bed of Chaos. Ja, Bed of Chaos. Da habe ich, auch der hat mich so Gegner einfach genervt, ja, dass ich dann im YouTube mir genau seine Pattern angeguckt habe, wie man laufen muss, um den scheiß Ästen auszuweichen, ja, weil das war für mich dann auch keine Herausforderung mehr, das dann selber rauszufinden, es hat mich einfach nur Zeit gekostet. Ich wusste, wie er funktioniert, ich raff, wie er aussieht, aber ich will jetzt wissen, weißt du so, wie der geht, damit ich das Thema hinter mich bringen kann. Aber das kann ja auch jeder selber entscheiden, ob man jetzt gar nicht ein Wiki benutzt oder sich komplett durchspoilt oder ich kann nur sagen, für mich, ich fand es immer geil, wenn ich in einem Gebiet war, nicht genau weiter wusste oder eine geile Waffe wollte oder so, zu gucken, wie kann ich mir die bauen, wie komme ich da hin, ja, so. Es kann dich auch schon schwer abfacken, weil dieses Permanente, das Spiel speichert ja immer, es gibt auch keine Saves, du kannst auch nicht reloaden, wenn was passiert ist, dann wird es abgespeichert und dann ist es in deinem Spielstand so und das war schon immer echt nervig, wenn man Sachen verpasst hat, also deswegen. Aber nochmal, wie hast du das gemacht, diese Man-Eater, waren Demon's Souls, oder? Die Man-Eater, ja, die, ja, waren in diesem Latria Tower, oder wie der heißt. Genau, da habe ich auch aufgehört, den zweiten Durchgang zu machen. Die waren mir dann zu fies. Nein, das sind zwei Bosse, das sind zwei Gargoyles auf einer Brücke. Ah, okay. Genau, so riesige Gargoyles würde ich eher, weil die haben auch Flügel und können fliegen. Und du kommst rein und es ist ein Typ. Und der heißt Man-Eater. Und du denkst schon, fuck, wenn der so heißt, ist der einfach böse. Und du kämpfst gegen den auf dieser Brücke, das ist ein Boss, und du kriegst ihn auch vielleicht halb platt, vielleicht auch ein bisschen mehr. Und dann auf einmal kommt dieser Moment, dass noch ein zweiter kommt. Zum Kotz. Ja? Und das ist doch super. Und hast du denn vorher im Wiki gelesen, okay, ja, da kommt gleich noch ein zweiter, okay, gehe ich mal rein, oder nicht mehr an den Man-Eater. Also ich, ja, das ist so ein Gargoyle. Ich habe dann zum Beispiel gelesen, wenn du ihn vergiftest, also kann man auch kurz erklären, wenn der wegfliegt, von der Brücke weg, dann siehst du ihn nicht mehr und du weißt nicht, aus welcher Richtung er angreift. Wenn du ihn aber vergiftest, steigen immer Zahlen über ihm auf. Und dann weißt du immer, wo er ist, auch wenn er weggeflogen ist ins Dunkel. Und das war so ein kleiner Tipp. Den hatte ich nachgelesen. Das hat mir auch ein bisschen geholfen. Ey, ja. Ihr redet jetzt von Demon's Souls. Genau, ja, drittes Level, dieses Gefängnislevel. Ist das nicht sogar der erste Gegner im Turm? Ja, ist ja auch, also ich weiß jetzt gar nicht mehr, aber zum Beispiel ein anderes ist der Ding, vor dem Monk. Hä? Vor dem Monk ist das. Wenn du den platt machst, kommst du sofort zum Monk. Naja. Aber Monk ist nämlich genau das Stichwort, worauf ich hinaus wollte. Da gibt es auch eine geile Nummer bei Demon's Souls. Stimmt, in diesem gleichen Level. Ja. Du kannst vom NPC, also vom Boss-Level, vom Boss-Gegner in dem Level, kannst du gesummoned werden. Wenn du an der richtigen Stelle ist, man muss dazu sagen, ach, das ist so kompliziert, das Spiel. Wenn du kannst ja lebendig oder tot sein, sag ich mal, bei Demon's Souls und bei Dark Souls ähnlich quasi. Und je nachdem, in welchem Zustand du dich befindest, gehen verschiedene Sachen so. Und wenn du lebendig bist bei Demon's Souls und an einer gewissen Stelle bist, dich befindest, kannst du von dem Endboss gesummoned werden, wenn ein anderer Spieler gerade online zockt und zu diesem Boss kommt. Dann kann dich der Boss, der NPC, summonen und dann spielst du den Boss, beziehungsweise dann kämpfst du gegen diesen menschlichen Spieler. Genau. Und du bist dann dieser Mönch mit diesem scheiß großen Turban. Und das macht es natürlich viel schwieriger, weil ein NPC verfolgt gewisse Patterns, aber wenn ich dann da stehe und da, du wirst dann immer so gesummoned, dass du quasi 30 Sekunden bevor der normale Spieler zu dem Boss reinkommt und du kannst dich schon irgendwie direkt hinter der Wand verstecken und direkt einen Zauberspruch schon bereit haben, sobald er reinkommt, kriegt er direkt auf die Fresse. Und er weiß ja nicht, ob er jetzt gegen den NPC-Boss spielt oder gegen den menschlichen. Und das sieht man, glaube ich, anhand der Farbe des Gates. Wenn das gelb ist, kannst du sehen, dass es ein menschlicher Spieler ist. Ah, okay. Das wusste ich nicht. Aber siehst du, es gibt so viele Sachen, die man überhaupt nicht rafft. Du musst ja wissen, dass du in menschlicher Gestalt an der Stelle stehen musst, um gesummoned zu werden. Mhm. Und wenn du das dann machst und dann gewinnst, kriegst du dieses Headcollar, ja, also dieses Turban, da musst du erstmal drauf kommen. Ja, da kommst du nicht drauf, das musst du eigentlich nachlesen. Da könntest du auch nach 5 Runs nicht drauf kommen. Durch Zufall vielleicht. Das sagt dir keiner im Spiel. Ja. Und klar, wenn man sich schon von vornherein sagt, ich werde dieses Spiel 5-mal durchspielen und alle Geheimnisse selbst rausfinden, dann kann man das gerne tun. Aber wenn man sagt so, ey, ein, maximal 2 Runs sind drin, dann ist es eigentlich, also man verpasst auch viel, wenn man nicht nachliest, finde ich. Und ich glaube, jeder kann für sich selbst dann abschätzen, wie man die Eigenmotivation so hochhalten kann. Ne? Wenn du dann konsequent das Spiel so spielst, dass du komplett ungespoilt, nennen wir es mal, dort reingehst, aber dann leichter frustriert wirst. Ab und zu gibt es auch Spiele, wo ich versuche mich auch dann, jetzt nicht speziell in dem Fall, aber sonst möglichst von Spoilern und Guides und sowas wegzuhalten. Aber manchmal sage ich mir auch, nee, ich habe mir das jetzt verdient, jetzt mal kurz vorzuschauen und sonst hätte ich dieses Game dann auch nicht weiter. Noch sowas, um dieses Vertragte nochmal aufzugreifen, was dir auch kein Schwein erzählt, es gab so Welttendenzen. Also je nachdem, wie du dich verhalten hast in dem Spiel oder in einem Level, hat sich die Tendenz der Welt verändert, hin zu weiß oder schwarz. Wenn du viel gestorben bist oder wenn du Charaktere gemeuchelt hast oder sowas, dann ist die Welt schwarz geworden und dummerweise dadurch auch schwerer. Aber wenn in der schwarzen Welt konnte es auch passieren, wenn die komplett schwarz war, es gab mehrere Abstufungen, dann sind da so Larven aufgetaucht, so Dämonenlarven. Und wenn du die dann gekillt hast, dann haben die eine gewisse Seele getroppt, die du dann wieder zum Aufleveln von Waffen gebraucht hast. Die hast du nur in der komplett schwarzen Welt bekommen. Und so geht es dann auch in die andere Richtung. Wenn du halt anderen NPCs geholfen hast oder auch anderen Spielern online geholfen hast, mit denen zusammen einen Boss besiegt hast oder so, oder auch generell einen Boss besiegt hast, dann wurde die Welt immer weißer. Und so gab es dann auch wieder neue Ereignisse in diesem Level, die neue Items abgeworfen haben oder neue Passagen eröffnet haben, die du andernfalls nie gesehen hättest. Und das Fiese ist, auch da kannst du nicht einfach beides machen. Du kannst nur einen Weg gehen. Du kannst nicht nochmal, okay, ich mach die Welt jetzt erstmal weiß, hol mir den Shit ab, danach lade ich neu, mach die Welt schwarz, hol mir den Shit ab. Es geht nur ein Entweder-Oder. Naja, es geht schon. Es geht schon, aber sehr, sehr also durch diese Stones of Ephemeral Blubbles. Aber du kannst deine schwarze Welt nicht wieder komplett weiß machen. Wenn der Boss weg ist, dann hast du keine Chance mehr, diese Welt weiß zu machen. Durch PvP. Mhm. Okay, na gut, aber es ist sehr aufwendig. Es ist sehr aufwendig und es gibt sogar noch was. Es gibt noch die Character Tendency. Die habe ich nie gerafft. Was war auch dein nochmal? Charakter kann weiß oder schwarz werden und dadurch auch nochmal gewisse Sachen triggern oder nicht triggern. Ja. Damit habe ich mich allerdings auch nicht so auseinandergesetzt, weil mir das irgendwann auch zu viel wurde. Ja, es war echt das zu viel. Das ist also ein bisschen seltsam gewesen. Das war eine der wenigen Sachen, die sie echt streichen konnten. War zu hart eigentlich. Ja, das war schön, dass sie das in Dark Souls rausgenommen haben. Ja. Wobei, das war auch so ein bisschen Mystik für mich, ja. Ja, voll. Also es sollte ja auch nicht jeder beim ersten Durchspielen alles sehen, sondern vielleicht beim zweiten und dritten und dann vielleicht auf eine Spur kommen und hey, was ist denn, wenn ich jetzt ganz schwarz bin? Und dann fällt dir selber auf, ja? Man muss ja nicht alles beim ersten Mal sehen. Es ist so ein bisschen der fünfte, sechste Layer, den du nochmal angehen kannst, wenn du das dritte Mal durchspielst, denkst du, okay, jetzt gehe ich mal diese Tendenzgeschichte an und guck, was ich noch rausholen kann aus dem Spiel. Und da steckt wirklich eine ganze Menge drin. Das finde ich schon krass. Was jetzt, du kannst kumulativ mit deinem Save diese Durchspielzüge dort machen. Du hast nicht das Gefühl, ich muss jetzt wieder einen komplett neuen Save machen, sondern du baust dann darauf auf. Also, ja, es ist halt wie New Game Plus. Also wenn du einmal durchgespielt hast, hast du dein ganzes Equipment noch, dein Soul-Level, also dein generelles Charakter-Level hast du noch. Aber es macht halt bei Demon's Souls oder Dark Souls macht es halt noch mehr Spaß und auch noch mehr Sinn als bei anderen Sachen, weil du halt, wie gesagt, viele Sachen nur einmal kriegst, ja. Ja. Oder allein die ganzen Crystal Lizards, das sind so kleine Viecher, die nur ein paar Mal, die ganz schnell verschwinden, so ein bisschen vergleichbar mit den Kaktus-Typen aus Final Fantasy. Genau. die so, das ist ja eigentlich auch so eine japanische Tradition in Rollenspielen. Ne? Sie haben dann doch kurz nur eingeworfen, sie haben ein paar Sachen schon übernommen. Die Kaktoren oder so aus Final Fantasy hauen ja auch immer ab, aber geben dir was Geiles, wenn du gewinnst. So sind diese Crystal Lizards und auch diese Mimics im Dark Souls, die Mimics, diese Schatztruhen. Die Mimics sind immer Schatz-Mimics. Genau, zum ersten Mal die Mimics, dich fressen. Weißt du, wo ich die zum ersten Mal gesehen habe? In Final Fantasy 2. Genau. Mhm. Tatsächlich, das ist mir erst im Nachhinein aufgefallen. Ich fand die bei Dark Souls total, oh krass, ihr Wichser, ey, wie könnt ihr das? Ihr seid da total crazy. Aber es ist eigentlich eine uralte Tradition. Das ist wirklich, also Mimics sind in jedem Rollenspiel, wenn sie auftauchen, erstmal, klar, irgendwann fangen sie an, wo du vorher nur normale Schatz drin hattest, und sie sind immer überpowered. Ja. Also sind jedes auch Mal auch noch wirklich dann jede Kiste zweimal vorher anguckst. Genau. Ne? Und in Dark Souls haben sie dich einfach gefressen. Da ist ein ekelhaftes, dünngliedriges Riesenmonster drin, was sich in so einer kleinen Kiste zusammenkrumpelt und das frisst dich dann einfach mal. Du steckst dann in seiner Lade drin und es kaut auf dir rum und du siehst deinen Energiebalken schwinden und dann bist du halt tot. Aber was auch eklig ist, wenn du die einmal anhaust, dann stehen die auf und dann kommen quasi unten aus der Kiste riesen, lange, dünne Beine. Die sind dann 3 Meter groß. Die gehen dann mit Riesen, die sind 2 Meter groß und laufen mit riesen Schritten auf dich zu. Da geht dir echt der Kackstück. Die sind unberechenbar. Genau, und da habe ich das gemacht, was schnell du gemacht hast mit dem Endboss. Da habe ich einmal, weil ich kannte das aus der Vorführung von der E3, wo wir waren. Ja. Da waren wir zusammen noch, weißt du dran? Gamescom war es. Gamescom? Ja, da haben wir eine Dark Souls 2 Preso mitgemacht und da haben die das Level gezeigt und haben auch die Mimics gezeigt. Daher wusste ich, als ich es gezockt habe, was eigentlich ein krasser Spoiler war von dem, auf der anderen Seite hat er mir das Leben gerettet. diese Mimic-Schatztruhe gezeigt und es gibt davon, glaube ich, nur 3 oder 4 im gesamten Spiel. Aber seitdem ich das in der Preso gesehen habe, habe ich auf jede Kiste draufgehauen, bevor ich sie geöffnet habe. Und dann habe ich auch so eine Giftwolke auf diese Schatzkiste gemacht. Und dann erscheint so ein Energiebalken über der Schatzkiste. Und der triggert den dann nicht, dass der losrennt. Und dann habe ich wirklich auch eine Viertelstunde gewartet, bis die Mimik mit der Giftwolke, die irgendwie 2 Schaden pro Sekunde macht, was halt ewig dauert, weil die echt viel Energie haben, bis sie halt tot war. Und gibt ein geiles Item dann. Immer ein geiles Item. Ja. Den ersten Lightning Spear. Der, den man saulang behält. Der einfach super wichtig ist und so. Ja. Demon's Souls, von sich aus, wir haben es ja angesprochen, ursprünglich eben in der asiatischen Version, die wir dann importiert haben. Hast aber auch angesprochen dran, von wegen diesem Online-Zeug, dass es hierzulande nicht so gut funktioniert hat. Ich meine, es war auch dann einer der Beweggründe, dass es dann später nochmal in die USA und dann nach Europa gekommen ist. Da gab es aber, glaube ich, dann immer jeweils separate Server für jede Version. Mhm. Ne? Es war nicht so, dass die Versionen dann untereinander irgendwie spielen können, dass du sagst, oh scheiße, jetzt habe ich wieder einen aus Hongkong dran, der mich darunter zieht. Ich glaube, das war versionsabhängig, wen du kriegst. Und wie Eddie auch gesagt hat, man konnte sich da ja nicht gezielt verabreden. Also wenn man sich halt andere Mitspieler gesucht hatte, dann hast du irgendwen bekommen. Und es war auch beabsichtigt so. Wie dieses Koop-Erlebnis, was bei Journey so viele schätzen, dass man halt mit jemandem zusammenspielt, den man nicht kennt, mit dem man nicht reden kann. Und so das war auch die Absicht bei Demon's Souls. Man soll sich treffen, man soll sich miteinander helfen, nicht irgendwie groß labern, deswegen gibt es auch nur Gesten zur Kommunikation. Und das funktioniert auch so gut, oder? Genau, ich und dann verabschiedet man sich wieder und tschüss. Wenn die Leute man sich nicht verbeugen. Ja. Wenn der reinkommt und sich nicht verbeugt, ich mag den nicht. Genau. Der muss sich verbeugen. Das gehört sich auch. Ja, das gehört sich so. Selbst wenn man kämpft, wird vorher sich erst verbeugt. Das ist so ein Ehrenkodex. Kurze Zweckbündnisse. Man soll da keine Gilde bilden oder so einen Scheiß. Sich treffen, sich helfen und wieder Tschüss sagen. Ich finde diese Gesten, die man in dem Spiel machen kann, die in meisten Spielen sind die nettes Beiwerk, die man nie benutzt. In Dark Souls, weil man weiß, die haben genauso einen Leidensweg hinter sich wie man selbst. Und die sind genauso. Es schweißt wirklich zusammen. Wenn du 2 Typen summonst, du weißt, die wollen jetzt nicht in der Regel, natürlich gibt es immer Ausnahmen und Trolle gibt es überall, aber in der Regel wollen die jetzt auch den Boss da packen. Das ist ein bisschen wie bei Monster Hunter, weißt du, der hat auch nichts davon, wenn er jetzt hier eine halbe Stunde kämpft und verreckt, hat er nichts davon oder so. Das heißt, es gibt ja auch PvP, wenn du einfach. Genau, nur, die Trolle können ja dann invaden, wenn du sie einfach möchten. Nur battlen willst, gibt es die Möglichkeit. Aber wenn du wirklich helfen willst oder dir jemanden summonst, der hilft, dann will auch jeder helfen, weil er hat auch was davon. Und ich finde, das ist irgendwie, das ist ein schönes Gefühl. Ich habe den DLC gemacht von Dark Souls im NG Plus und da gibt es einen fetten Gegner, der heißt Kalamet, der so ziemlich einer der krassesten Bosse ist im Spiel, zumindest hält er einfach unfassbar viel aus. Und wir haben zu dritt gegen den gekämpft und der Kampf hat irgendwie 20 Minuten gedauert. Es war wirklich ein bisschen Monster Hunter-Style. Und das Krasse ist, wenn du online zockst, dann können die herbeigeschworenen Typen können sich nicht selber heilen. Also können sie schon, wenn sie, das wird zu kompliziert, wenn sie Humanity benutzen, was in der Regel keiner machen will, weil Humanity, ja gut, viele haben im Late Game oder im NG Plus haben es viele, aber in der Regel heilen sie sich nicht selbst. So. Und du musst es machen. Wenn du deine Estus Flasks benutzt, also deine Heilteile, von denen du aber auch nur eine begrenzte Anzahl mitschleppen kannst, dann heilst du dich und gleichzeitig auch deine NPCs. Und dann musst du halt auch schon immer drauf achten, du siehst die Energiebalken von den Typen, die du beschworen hast, musst immer die mitheilen und so weiter, ja, und dann siehst du manchmal, der eine kämpft gerade gegen Kalamit, ist mitten an der Schwanzflosse da oder was weiß ich, am Fuß und du weißt, scheiße, jetzt kommt die Drachenattacke und er wurde erwischt und der Energiebalken geht runter und du musst ihn schnell retten und trinkst und er überlebt und du könnt weiterkämpfen und so. Ach, es gibt so viele geile Elemente, ey, ja, ist schön. Ja, toll. Ja. Ey, ich glaube, ich muss das jetzt nochmal anfangen. Ich habe den Download-Content noch nicht durch. Ja, echt, der ist super. Nee. Ich finde ihn echt gut. Also ich muss da nochmal nachchecken, wie es genau aussieht, ob das jetzt noch funktioniert oder direkt, weil an sich war der Multiplayer-Part, der Online-Part von Demon's Souls zumindest für eine gewisse Zeit abgeschaltet. Na, weil, also das funktioniert noch, das für Europa trifft das nicht zu. Es sollte, ursprünglich war es so angedacht, Dark Souls selber als Nachfolger ist ja so Ende 2011. Glaube ich, gekommen, so September, Oktober 2011. Und so um den Dreh sollten eigentlich die Server von Demon's Souls abgeschaltet werden. Da gab es so mal eine Verlängerung bis 2012 rein. Und jetzt ist das Spiel zuletzt zumindest in, ich glaube, hier in Europa und in den USA als Download-Titel für PlayStation Network für so knapp 10 oder 15 Euro umgerechnet gekommen, was, glaube ich, auch ein sehr schöner Preis ist. Und da wurden die Server auf, jetzt lassen wir die einfach mal an. Das Coole ist auch, dass Demon's Souls eigentlich gar nicht gealtert ist, großartig, weil ich finde, so gemessen an anderen Spielen sieht es immer noch alles fresh aus und Demon's Souls finde ich technisch sogar noch ein bisschen sauberer als Dark Souls, weil das... Es hat ja auch ein bisschen einen anderen Ansatz durch das Nicht-Open-Worldige, da gehe ich darauf ein. Und es sieht auch noch ein bisschen schärfer aus irgendwie und läuft auch an manchen Stellen flüssiger als Dark Souls. Also ich war mir sicher, als ich Dark Souls das erste Mal gespielt habe, das sah leicht nicht so crisp aus, finde ich. Nur marginal, aber ganz wenig. Hast du Dark Souls gespielt auf der PS3 wieder? Oder? Ja, auf der PS3. No? Okay. Es kann durchaus sein, also irgendwas habe ich noch im Kopf, dass klar, über Sony hat das erste Demon's Souls damals gepublished und ich glaube, die haben From Software auch ein bisschen so in technischer Hinsicht ausgeholfen, was es angeht. Und für so ein Spiel, was speziell auf PlayStation 3 geeicht ist, wo du auch noch die Sony-Leute dran hast, verglichen mit einem Dark Souls, wo Sony eben nicht mehr drin dabei war, deshalb ja auch die Umbenennung von, es ist ja nicht Demon's Souls 2, sondern Dark Souls, weil die Lizenz nicht mehr da war, die ist bei Sony geblieben. From Software hat sich mit Namco Bandai sozusagen dann ins Bett gelegt, dass da vielleicht nicht mehr die Sony PS3-Expertise da gewesen ist und dieser Multiplattform-Aspekt dann bedient werden sollte. Kann sein, dass dadurch der Eindruck herkommt, dass visuell ein bisschen anders sich anfühlt. Apropos Multiplattform, kann ich an der Stelle auch nochmal ein bisschen Werbung machen für die PC-Version von Dark Souls. Ja, hast du aber auch so mit den Patches oder sowas, ne? Damit genau, ich habe es auch auf dem PC gezockt und mit einem Xbox-Pad, also funktioniert wunderbar. Das Geile am PC ist, dass es da natürlich Mods gibt. Das hat natürlich Vor- und Nachteile. Ich glaube, am PC gibt es wesentlich mehr Cheater und Leute, die irgendwie abgefahrene Sachen machen und gerade bei Spielen, wo man dann online ist und die dann jetzt nicht so wie World of Warcraft, wo Blizzard genau drauf guckt, was die Leute da online machen und so, das gibt es, glaube ich, da nicht. Das heißt, da können schon Leute, glaube ich, richtig abspacken. Aber für den eigenen Spielspaß gibt es ein paar coole Mods, wie zum Beispiel bessere Texturen oder eine 60-Frame-Mod, die das Spiel butterweich macht, vorausgesetzt man hat die nötige Hardware-Power, wo man dann als Consolero schon neidisch hinschaut, weil 60 Frames Dark Souls hätte sich, glaube ich, jeder gewünscht. Ja, aber speziell, es gibt ja auch einige Bereiche, das ist ganz cool. So wie es ist, dieses Blighttown, wo das teilweise so einstellige Frame-Rate-Bereiche dann geht auf den Konsolen, ist die PC-Version natürlich wesentlich interessanter. Das wird ja auch immer als Kritikpunkt angeführt. Ja, finde ich gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Weil ich bin da durchgegangen, ich meine, früher hatte ich auch nicht den besten PC, da haben die Spiele geruckelt wie Sau, ich habe sie trotzdem gespielt, nur weil jetzt ein Spiel in einem Level irgendwie ab und zu mal ruckelt und ein Frame ist absolut übertrieben. Das ist total geil, aber es ist einfach nicht optimal. Ich konnte es gut zocken. Läuft. Ja. Also, und ganz ehrlich, also jeder, der das Game gezockt hat, es gibt zwei Stellen, an denen es ruckelt. Das ist New Londo Ruins und auch nur, bis du das Wasser abgelassen hast und dann eben hier Blighttown. Und Blighttown ist eh ein Kotzlevel. Das findest du so oder so scheiße. Selbst wenn es mit 120 Frames da laufen würde, würdest du kotzen und da hast keinen Bock. Und da rennt jeder durch, macht schnell, zack, zack, zack. verpiss mich, lass mich in Ruhe. Ja. Ob es jetzt ruckelt oder nicht, ist mir scheißegal. Es könnte sogar ein Feature sein, dass es ruckelt, weil du würdest sofort abkaufen, weil es so scheiße ist. Das kann man auch kurz beschreiben. So ein Level gab es auch schon im Demon's Souls und das ist einfach ein Sumpfgebiet in der Höhle, wo der Untergrund komplett mit giftigem Schleim besetzt ist. Das heißt, wenn du erstmal unten angekommen bist, dann bist du permanent vergiftet, es sei denn, du hast ein Item dagegen. Und der Weg darunter führt halt über saudünne, ekelhaft wackelige, mit Pflastern zusammengestoppelte Stege. Ey, da gab es so eine Brücke in Blighttown in Dark Souls, ihr kennt die auch, die schon beim Betreten so hin und her schwankt. Ja. Weißt du, so total beschissene Konstruktion, die sich auch noch zur Seite bewegt, wenn du sie betrittst, wo ich mir denke, wie dumm kann man es denn noch machen? Und dann kommen noch irgendwelche giftigen Fliegen an, die bespucken dich mit giftigem Blut. Und dann gibt es noch diese Typen mit ihrem Blasrohr, wenn die dich, und die haben dieses harte Gift, wenn ich einmal, und da hat normaler, ja, dieses Toxin, ja, und wenn du damit, wenn du Toxin, das zieht dir sau viel ab und kein Mensch hat dieses Moss, womit du das heilen kannst. In der Regel weißt du, wenn dich das trifft, bist du so gut wie schon tot. Und kommst du siehst, gar nicht mehr bis. Du weißt nicht, wo sie herschießen, die sind auch noch, die schießen in hohen Frequenzen und so. Und vor allem ist es auch so labyrinthartig. Die Leitern gehen nach oben, die Leitern gehen nach unten, es geht in die Höhle rein und du verbringst ewig da auf diesen Stegen. Grauenhafter Irrgarten. Und dann bist du unten in dieser Suppe und denkst, okay, jetzt habe ich es geschafft. Aber du musst durch die Suppe durch, aber du hast keine Ahnung, sollst du geradeaus, sollst du rechts, sollst du links. In den Sumpf bewegst du dich auch noch langsam. Genau. Du kannst natürlich einen Ring anziehen, wo du dich dann normal bewegst, aber es kommt alles zusammen. Es ist einfach ein Haufen Scheiße. Es ist wirklich das ätzendste Level und gleichzeitig... Dunkel ist es auch noch. Dunkel ist es und gleichzeitig aber auch schon Mini-Hub im Hub, weil du kommst von dort aus zu verschiedenen Locations, wo du einfach auch hin musst. Gut, später kannst du dich teleportieren, kannst es Gott sei Dank umgehen. Nee, da kannst du dich doch gerade nicht teleportieren in Blighttown, oder? Ja, hinter die Quilag kannst du dich ja teleportieren. Ach so, okay. Ja. Gut, das ist und aber noch eine Ecke. Da kannst du von dort aus, von dem Teleporter, kannst du dann auch relativ easy mit dem Rustring dann zum Baum und zu allen anderen Sachen. Aber bis du da erstmal dich teleportieren kannst, vergeht ja erstmal eine Weile, musst ja erstmal da durch. Auch noch, es ist so eine geile Reise, ey. Lass uns mal kurz über die Unterschiede zwischen Dark Souls und Demon's Souls sprechen. Demon's Souls hatte natürlich diese Aufteilung über den Nexus, bist du dann eben in die verschiedenen Welten gekommen, wie so eine Art eben Hub-World, so wie es bei den Mario-Spielen kennst, gehst in diese Welt, gehst in diese Welt. Genau, es gab 5 Welten und die Welten hatten nochmal 4 Abschnitte oder genau, so. Genau, ich bin jetzt gerade in 3-2. Richtig, es war ja sogar mal eine 6. geplant als DLC, den Stein konnte man auch immer sehen. Der kaputte Stein, aber es ist leider nie gekommen. Ja. Vielleicht passiert das ja noch. Ja. Wahrscheinlich haben sie den DLC gemacht und dann gesagt, ey, warte mal, ganz geil, machen wir Dark Souls draus. Ja. Dark Souls hat natürlich einerseits die Multiplattform, hast du angesprochen, Ede, dass es jetzt auf zuerst Xbox und PS3 dann gekommen ist und später jetzt auch die PC-Version, die zum Glück durch die Mods einigermaßen, oder nicht nur einigermaßen, mittlerweile wohl auch die zu bevorzugende Version ist, wenn man das dann machen kann. Aber diese stringente Levelstruktur, dass man über den Nexus dahin geht, das wurde ja am Gameplay ein bisschen was angepasst und die Welt selber hat einen gewissen, ich will es nicht Open World nennen, aber Open World Charakter gehabt. Ne? Ja. Du hast so eine statt einzelne... Open Schlauch. Ja, du hast quasi... Das ist Open Schlauch, es ist alles irgendwie miteinander verbunden eben. Ne? Du startest an einem Punkt und kannst, okay, wenn ich dahin gehe, kann ich da durchgehen, dann komme ich dorthin, wenn du es dann irgendwann kennst. Und das hat, glaube ich, nochmal ein ganz anderes so Welten- oder Spielgefühl reingebracht. Also gut, weil, nur kurz, man hatte ja echt Angst gehabt, dass die es verraffen mit irgendeinem Open-World-Ansatz, weil dann wäre diese Führung weg gewesen, die ja im ersten Teil so cool gewesen ist. Und zum Glück haben sie es so gemacht, dass man halt schon, die Welt ist miteinander verbunden, aber man kann nicht sofort in jede Richtung gehen, sondern man beschreitet sie halt und kommt über viele verschiedene Wege nach Rom. Das ist ein guter Kompromiss einfach. Und was halt natürlich am Design auch geil ist, warum ist das ja so laut? Das ist der Regen, aber den kriegen kann ich jetzt leider nicht ausschalten. Das ist teilweise sogar recht entspannt, wenn ein bisschen Regen in der Podcast-Spur passt ja eigentlich auch ganz gut. Ja, stimmt. Das war sehr traurig. Ja, das Design, was du, glaube ich, gerade ansprechen wolltest, was wir noch gar nicht gesagt haben, dass das so genial ist. Du bist irgendwo, rennst 3 Stunden irgendwo hin, stehst auf einmal auf einer Klippe und dir fällt auf, oh scheiße, genau da unten war ich vor 3 Stunden. Genau, und es passt auch von der Entfernung her. Ja. Oder wenn man, wo wir über den Blighttown gesprochen haben, dem Sumpf. Unten in diesem Sumpf wächst der Baum, den du am Anfang im allerersten Startgebiet siehst. Das ist ein verdammt scheißgroßer Baum, der so, glaube ich, so groß ist wie das Empire State Building und dem seine Wurzeln sind halt unten in dem Sumpf. Ja, und das ist das Geile, das haben die Entwickler im Vorfeld von Dark Souls haben die gemeint, dass sie das Spiel so entwickelt haben, dass du im Prinzip jeden Ort, den du siehst im Spiel, kannst du auch hinreisen. Und da habe ich mich am Anfang auch gefragt, wie wollen die das machen? Ja, ist komisch, das ist halt ganz geil, weil du fängst am Anfang an und guckst dann irgendwie so hoch und siehst nur irgendwie so eine Riesenmauer. Mhm. Ja? Und du hast keine Ahnung, was. Also, das ist dir auch gar nicht so bewusst. Sieht aus wie Kulisse. Es sieht aus wie Kulisse, ja. Du denkst dir auch gar nicht so viel dabei. Und irgendwann später kommt dieser Magic Moment und dafür liebe ich Dark Souls. Das ist dieser Anor Londo-Moment, ja, wo du schon so viel erlebt hast, ja. Du hast schon echt viel hinter dir und du hast das Gefühl, ich weiß jetzt, wie es funktioniert, ich weiß, was hier ungefähr kommt. Bald zu Ende sein, der Scheiß. Ja, so viel kann da nicht mehr kommen. Nö. Und dann, und du hast auch gerade einen der größten Endbosse überhaupt auf dem geilsten Dungeon, auf so einem Sense Castle, was für mich einer der geilsten Dungeons ist. Den Iron Golem. Oben auf dem Dach, den Giant, ja, den Iron Giant, hast ihn erledigt, ja, und dann kommen, Achtung, Spoiler, also für alle, die das noch irgendwie erleben wollen, kurz vorspulen oder so, kannst du es ja markieren. Ja. Dann kommen zwei so Gargoyles, das ist übrigens auch eine Hommage an Demon's Souls, da gibt es nämlich eine ähnliche Stelle, und die packen dich in eine Zwischensequenz quasi, eine kurze Zwischensequenz, fliegen mit dir hoch und du landest auf dieser Mauer, die du von unten irgendwie die ganze Zeit so im Hintergrund mehr oder weniger marginal wahrgenommen hast. Was man auch im Intro nur mal angedeutet und was auch nur angedeutet wird im Intro. Und plötzlich läufst du hin und vor dir siehst du Anor Londo. Ja. Und du gehst so hin und die Sonne scheint und es ist ein epischer Anblick und du siehst eine riesengroße Stadt, die so gotische Gebäude hat. Super, und du denkst dir einfach nur, Alter, und da muss ich jetzt lang. Ja, und du weißt, richtig umgeblasen, da weil ich bin da erstmal stehen geblieben und hab gedacht, was ist denn jetzt los? Ich hab fucking Gänsehaut. Es gekriegt. Ist auch ein komplett anderes Setting, weil das ich meine, man krebst immer in verrotteten Gegenden rum. Also die sind zerfallen, die sind vom Krieg gezeichnet, die wirken wie die Hölle, wie dieser scheiß Sumpf oder unten wo die Spinne haust, ey, in so einem Spinnenbunker rennt man rum und auf einmal kommst du in eine Stadt, die prunkvoll ist, die noch intakt ist. Die von groß ist. Normalerweise bist du in Dark Souls immer relativ eng und enge Gänge und alles war schmal und da hast du direkt riesengroße Flächen und auch riesengroße Gegner, also diese Wachen, die Schilder tragen, die fünfmal so groß sind wie du und so und es ist einfach krass. Und dann geht's weiter, ey, und danach kommt noch richtig sau viel. Da kommt richtig viel. Dann kommt ja auch noch diese Duke's Archives, die ganz, ganz oben auf diesem Berg sind, die dir dann auch später fällt, dir das auch so, ach was, diese kleine Türmchen da hinten, was ich am Anfang gesehen habe, das ist auch noch ein Level, denkst du. Und das sind dann die Duke's Archives und die Crystal Caves. Ja, genau. Oder du kommst ja auch von Anor Londo nochmal auf diese Painted World of Ariamis. Das ist ja auch nochmal ein super schönes Goodie. Du musst es nicht machen. Level hinter einem Gemälde. Genau, und du musst auch erst diese Puppe finden, die du erst bekommst, wenn du wieder mit dem Raben zurück ins Tutorial-Level gehst. Allererste Startgebiet gehst. Ins Tutorial, auf den allerersten Punkt, in dem das Spiel startet. Ja. Da liegt auf einmal eine Puppe. Und nur das kann man auch nochmal sagen. Man startet ja in einem Knast und wird dann von einem großen Raben in die erste Welt gebracht. Aber um zurückzukommen, musst du einen total beschissenen Weg hoch zu diesem Raben, also von dieser ersten Welt zurück in den Knast zu kommen, muss man einen total kryptischen Weg hoch zu diesem Baum laufen, wo der Rabe sein Nest hat. Dann setzt du dich in das Nest, indem du X drückst, das steht da zum Glück, aber du musst 30 Sekunden warten, bis der Rabe kommt und nicht zurückträgt. Das kommt kein Mensch. Keiner. Jeder geht da rein, wenn du dich schon da reindödeln kannst. Du musst erstmal da hochkommen. Habt ihr das nicht gemacht? Ja, natürlich haben wir es gemacht. So ist das mit Leuten, die aber es ist Zeit trotzdem, normalerweise lesen, denkst du, probier nichts mehr aus. Machst 5 Sekunden, passiert nichts. Brauche ich vielleicht noch ein Item? Oder wenn du über da hochkommst, ich habe gedacht, diese erste Welt ist Tutorial gewesen, da wirst du nie wieder zurückkommen. Punkt. Doch, das wusste ich, weil da gab es eine Tür, ein Item, die nicht geöffnet werden kann. Ja, und da gab es auch ein Item an dieser Treppe links, die eingestürzt war. Und die konntest du nicht holen. Da habe ich mir schon gedacht, irgendwann wirst du da wieder hinkommen. Vielleicht aber da hatte ich auch einen meiner besten Dark Souls-Momente, weil da ja an dieser Stelle, wo man den allerersten Boss bekämpft, wenn man da wieder hinkommt, geht man da lang und denkt, ach ja, ist der Boss nicht mehr, alles kurz. Mal bricht der Boden unter dir weg und du kämpfst gegen diesen Straw Demon, der Boss dieses ganzen Dungeons. Und das ist ein Arschloch. Aber der Moment, wie du da langläufst und dieses Spiel recycelt nicht irgendwelche coolen Moves oder Mechanismen, sondern du fällst in diesem Spiel nirgendwo, brichst du ein. Aber an dieser Stelle brichst du einmal, damit rechnest du nicht. Und das Geile ist, das Geile an diesem Straw Demon ist, und das zeigt auch, wie smart die irgendwie das programmiert haben, du startest das Spiel, wie der Trant gesagt hast, in diesem Knast, kommst raus und du hörst schon pum, pum, pum, der ganze Bildschirm wackelt und du läufst so vorbei und guckst so rechts durch so Gitterstäbe und da siehst du diesen Straw Demon. Du siehst dieses riesen Viech, Gitterstäbe. Den siehst du schon in den ersten 10 Sekunden. Eines der ersten Viecher, die du siehst, ist dieser riesen Straw Demon und du denkst nur, oh fuck, und der wütet da so links und läuft so richtig wütend in seiner riesen Zelle da lang. So, und dann gehst du weiter. Der ist eigentlich eher nur, pass auf, man hat das Gefühl, er wäre Kulisse wie bei God of War und Titan im Hintergrund. Aber warte, der Clou kommt ja noch. Und du läufst dann weiter und dann kommt der erste Boss, den du auch in diesem Tutorial-Level, nenne ich es jetzt mal so, kämpfst, ist ein Mini-Straw-Demon. Der sieht aber für dich als Anfänger, als Dark Souls-Anfänger, sieht der genauso aus im Prinzip. Und du kämpfst gegen den. Und bei mir war das zumindest so, dass ich geografisch nicht genau einschätzen konnte. Für mich war das klar, dass das der ist, ja, den ich schon, da unten gesehen habe. Ja. Am für Anfang. Und du killst den und du fliegst aus diesem Asylum weg und alles ist gut. So. Und da, wo der Kampf mit diesem Demon da stattfindet, das ist die Szene, wo du später, wenn du zurückkommst, der Boden einbricht und dir bewusst wird, das war der gar nicht. Nee. Der ist immer noch unten in seiner Zelle und dann macht es erst Klick und das ist so typisch. Dem sein Chef ist genau unten drunter. Exakt, ja. Und das ist so typisch Dark Souls, das oder auch der erste Straw Demon, den du halt in diesem Tutorial-Level kämpfst, da kommst du hin über einen Nebel, wie gesagt, so eine Nebeltür, und dann stehst du auf so einem Balkon, dann kommt diese epische Endboss-Musik. Und dann guckst du so runter auf den. Und das erste Mal habe ich gedacht, okay, ich bleib erstmal hier oben und check erstmal so die Patterns. Wie bewegt der sich? Was macht der? Und du stehst halt wirklich 10 Meter über dem, ja? Und kannst so runter auf den gucken. Plötzlich springt der hoch mit seinem Hammer und haut mich inklusive dem gesamten Balkon, ja, haut er einfach mal platt. Und ja, so eine Stelle gab es ja dann später auch nochmal. Ja. Also um es jetzt mal zu Ende zu machen, da gab es so einen Boss, so einen Minotaurus. Das fand auf einer Brücke statt, von der Burg, und die Brücke hatte an beiden Enden zwei große Türme, so Aussichtstürme, auf die man draufklettern konnte über eine Leiter. Und da dachte man auch, ich gehe erstmal die Leiter hoch auf den Turm, da kann er nämlich nichts machen, weil der ist so groß, der kann diese Leiter nicht benutzen und wird da unten rumkrebsen. Dann vielleicht kann ich da oben mit Bomben werfen oder mit feinem Bogen. Und das ist genauso, dass er dann halt hochspringt und dann bist du dann mit diesem Riesentier oben auf diesem scheiß kleinen Turm, wo du auch noch runterfallen kannst. Oder du machst es genau andersrum, und das finde ich auch eine der allerbesten Sachen, was es bei anderen Spielen nicht gibt. Du kannst den Leuten ins Gesicht springen, wenn du erhöhte Position hast, wie der, mich erinnert das immer früher an so eine Hörspielserie, Erzähl mir, was hieß da, und da gab es Roga den Oger und das riesige Monster im Berg mit einem Sprung von oben, dem Schwert voran erledigt, ins Auge hinein, stimmt, so. Und genauso kannst du es in Demon's Souls machen. Du stehst über den Monstern manchmal, wenn du dich gut positionierst. So richtige Heldenmomente. Und es hat eine eigene Animation, mit dem Schwert voran in die Monster reinzuspringen. Und dieser Straw Demon, der Kleine, der guckt dich auch noch so scheiße an. Der hat es einfach verdient. Und du springst mit diesem Schwert voran an und es zieht auch unglaublich viel ab. Genau. Und es lohnt sich einfach. Ach, cool. Ey, das ist halt das, was man an der Souls-Serie sagen kann. Da gibt es so viel zu entdecken. Und gerade weil nichts dauernd erklärt wird, wie das dauernd irgendwas leuchtet und hier geht's lang und guck mal, den Schalter kannst du bedienen. Oder und so, auch bei Levels. Da freut man sich so drüber, du freust dich so drüber, wenn du dann solche Sachen entdeckst. Du freust dich das erste Mal, wenn du dich in dieses Nest legst und dann irgendwie wohin flatterst, zurück, wo du schon mal warst. Du freust dich da dann ein Item zu finden. Und dann freust du dich, wenn du in Anor Londor dieses Item benutzt, um in eine andere Welt zu kommen. Und das hast du alles mehr oder weniger, sag ich mal, selbst herausgefunden und entdeckt. Und das sagt dir ja dann auch im Kopf, ey, wer weiß, was es hier noch alles zu entdecken gibt. Und man regt sich bei anderen Spielen immer so auf, dass sie alle ihre eingefahrenen Wege oder ausgetretenen Pfade nicht verlassen. Weißt du, dass alle Mechaniken, die sich bewährt haben, die werden immer wieder neu aufgekocht und so. Ja, in einem Shooter, da muss ein Level aus Kisten bestehen, George McCrae. es sind alles Mechaniken, oder wenn in offenen Welten irgendwie irgendwas baukastenmäßig sieht und das Spiel macht alles anders. Also sei es jetzt das Kampfsystem, sei es das Design der Welten, sei es jetzt irgendwelche Geheimnisse zu verstecken oder auch, dass es kein eindeutiges Tutorial oder Hilfe gibt, sondern dass du alles selber rausfinden musst. Alles ist anders an dem Spiel. Die Geschichte ist anders. Du kriegst sie nicht reingedrückt, wie du gesagt hast, mit dem Löffel gefüttert werden, sondern es macht einfach alles anders. Und das Spiel ist eine einzige Überraschung von vorne bis hinten. Also beide. Aber ich habe auch nie das Gefühl, dass das zum Selbstzweck wird. Also ich habe nicht das Gefühl, dass sie sagen, ey komm, wir machen jetzt mal hier was total Dummes rein, einfach nur, weil es kein anderer macht. Sondern das finde ich halt bei der Souls-Reihe, irgendwie macht alles Sinn. Es sind wie so lauter kleine Zahnrädchen, die im Großen und Ganzen halt auch erst super ineinander greifen. Ja, du kannst auch nicht ein Element rausnehmen. Also ich nehme jetzt zum Beispiel Online-Modus mal Dragon's Dogma oder so, ja, was sicherlich ein feines Spiel ist und so. Ja. Oder auch Skyrim. Oder es gibt so viele Spiele, die jetzt auch einzelne Versatzstücke, hier Zombie U oder so, weißt du, die nehmen sich dann so einzelne Elemente raus aus der Souls-Reihe und das macht aber nicht aus, ja. Nee. Es ist nicht, dass du leicht stirbst und deine Seelen wiederholen musst. Oder es ist auch nicht die marginal erzählte Story, sondern es ist das Zusammenwirken von ganz vielen Sachen, die wie Zahnrädchen ineinander greifen und das Uhrwerk zum Ticken bringen. Was man auch, wir versuchen es zwar die ganze Zeit zu erklären, aber letztendlich muss man sich selber drauf einlassen und selber spielen, um das wirklich in seiner Gänze auch so erfahren zu können, ja. Mhm. Ja. Speziell was die ganze Emotionalität angeht, die man dieser Serie entgegenbringen kann. So vor einiger Zeit immer noch gesagt, ja, es ist noch in so einem Bereich Geheimtipp oder so gewesen. Natürlich die Leute, die sich richtig drauf eingelassen haben, sich drauf eingelassen, aber so ganz richtig angekommen ist es nicht. Ich habe jetzt gerade kurz nochmal nachgecheckt. Also Dark Souls hat sich weltweit verkauft fast 2,5 Millionen Mal. Ne? Und schon sehr gut. Gut, ja. Ich glaube, also nur wenn du da jetzt Call of Duty-Zahlen dran sitzt, scheint es dann noch vergleichsweise wenig. Aber das zeigt eigentlich, dass speziell diese Art von Konzept auch noch so funktionieren kann, dass die Leute auch speziell dann damit Geld verdienen können. Und es nicht eben ein Nischending ist, wo sich dann so Hardcore-Oldschool-Fans, die gerne Spiele ein bisschen anders dann haben, als es heutzutage üblich ist, sich darauf versteifen können, sondern dass es wirklich auch angekommen ist und eine legitime Art ist, das ist auch Zeug, was vielen Leuten Spaß machen kann. Ja, also den das Beweis ist, gebracht. Es ist natürlich so ein bisschen Fluch und Segen. Ich bin da auch sehr skeptisch, weil man weiß nicht genau, wohin entwickelt sich jetzt die Reise mit Konsolen und Spielen und so und diese Casualisierung. Ich will jetzt das Fass auch gar nicht aufmachen. Mhm. Aber natürlich ist schon zu beobachten mit Assassin's Creed, mit Call of Duty und so weiter. Aber wenn man sich die Spiele anguckt, die Blockbuster, sag ich mal, sind, ja, die sind natürlich sehr zugänglich. Die sind dem Mainstream, ja, sag ich mal, geöffnet. Die kannst du spielen im Prinzip, wenn du kein Vorwissen hast. Die kannst du aber auch spielen, wenn du schon 30 Jahre lang zockst. Ein Dark Souls und ein Demon's Souls sind eben da anders. Und ich habe natürlich jetzt auch ein bisschen die Befürchtung, jetzt wo das Entwicklerteam gewechselt hat für Dark Souls 2, wobei meine Befürchtungen dank des ersten Trailers und Gameplay-Materials so ein bisschen verflogen sind, aber dass die jetzt so ein bisschen Blut geleckt haben und gesagt haben, ey, und wenn wir jetzt noch ein bisschen geilere Story reinbauen und vielleicht noch ein, weiß ich nicht, ein Auto-Aiming oder was weiß ich, einbauen und so noch ein paar andere Features, dann kriegen wir auch die 5 Millionen. Ja. Ja, und da habe ich jetzt so ein bisschen Angst vor. Ich kann nur hoffen. Die Angst hatten wir alle, aber ich glaube, der Trailer hat das echt, also das Gameplay hat das. Man weiß noch zu wenig drüber, ne? Ja, aber also da können wir wirklich drauf hoffen, dass From Software damit auch trotz Namco Bandai und deren Finanzleuten dann ein bisschen konsequenter da rangeht und trotz der ganzen Aussagen, hey, wir machen es ein bisschen leichter. Das war ja das, wo die ersten Aussagen, bevor das erste Gameplay zu sehen war, die viele Leute aufgeschreckt haben, ja, vielleicht machen wir einen Easy-Modus für die Leute, die da Das Blöde wäre ja, wie man es immer sieht, sowas rechnet sich ja dann doch, wenn die sich dafür entscheiden, komm, lass uns mal das Spiel ändern, um noch mehr Leute abzugreifen, dann wird das ja hinhauen. Es wird dann hinhauen. Es wird nie zu einem Backlash für die. Vielleicht dann im nächsten Spiel. Genau. Also das konkrete Beispiel ist ja vielleicht Resident Evil 6. Ja, wollte ich gerade ansprechen. Resident Evil, da gab es auch konkret genau diese Aussage von den Capcom-Leuten, wenn wir daraus ein Horror-Game gemacht hätten, das heißt jetzt nicht unbedingt ja mit starrer Kameraumwechsel, aber wenn es einfach ein richtiger Survival-Horror-Titel gewesen ist, kein Action-Shooter mit Zombies, wie es mittlerweile ist, ja, dann hätten wir nur 3 Millionen verkaufen wollen. Wir wollen aber Call of Duty-Nummern bekommen. Und es hat funktioniert, leider. Aber ich glaube, die haben trotzdem, die Erwartungen sind ein bisschen unterboten. Die Erwartungen sind klar ein bisschen drunter, aber die haben trotzdem mehr verkauft dadurch, weil sie dieses leicht Verdauliche nehmen. Nehmen das genau das Gleiche mit Dead Space 3 jetzt hier im Moment. Das ist seit dem ersten Dead Space immer konsequenter weg von Survival-Horror in Richtung Shooter dorthin gegangen. Und Dead Space 3 ist eigentlich ein Koop-Ballerspiel mit Horrorelementen mittlerweile. Ne? Mhm. Ich habe mich beim zweiten, ich habe den zweiten auch sehr gemocht, aber der war auch schon so gut wie nicht gruselig. Und der hat gesagt, diese Serie machen wir nur weiter, wenn wir Zahlen bekommen in 5, 6, 7 Millionen stelligen Bereich. Genau, musste, also, ne? Also ich meine, wir driften jetzt ein bisschen auch ab, aber ich will jetzt nur ganz kurz sagen, dass da bringe ich auch gerne das Filmbeispiel wieder. Ein Transformers, ja, hat mehr Zuschauer als ein Drive, sage ich jetzt mal, ja. Aber du kannst ja dem Kinozuschauer nicht nur Transformers geben. Mhm. Es muss ja in dieser Kunstform oder in dieser Kulturform ein diversifiziertes Angebot geben. Es muss ja für jeden Geschmack was geben. Es kann ja nicht, auch die Videospielindustrie kann ja nicht nur 15-jährige Teenager bedienen, in der Hoffnung, dass die alles kaufen, weil, also, weißt du, was ich meine, die werden ja auch älter und die Interessen ändern sich und so. Also, was ich damit sagen will, ist, ich erwarte einfach auch, dass nach wie vor Spiele gemacht werden, die eben vielleicht nur 1 Million oder 2 Millionen ansprechen und nicht alle Menschen. Das habe ich auch schon in meinem Senf abgeschrieben mit dem Schwierigkeitsgrad. Ich kann das absolut, ich werde da wirklich wahnsinnig. Ich kann das nicht verstehen, wo dieser Anspruch herkommt, dass alles allen gefallen muss. Es bringt ja auch nicht David Lynch einen Film raus, den sie für Deppen nochmal machen. Okay, hier ist die David Lynch-Version für Gehirnamputierte, hier ist die für Connoisseure, hier ist die für 15-Jährige, hier ist die für 18-Jährige. David Lynch bringt seinen Film raus, so wie er seine Vision sieht und sagt, hier, friss oder stirb, das ist mein Film, meine Idee, meine Version. Aber so. Da müssen wir doch jetzt auch nicht dieses Fass aufmachen, weil das nervt mich dann auch immer im Internet und den Leuten, die sofort diskutieren, ohne dass irgendwie auch nur der Ansatz irgendeines Arguments da ist oder irgendein Schnipsel von Informationen. Die Leute haben Angst, das Spiel wird kaputt gemacht. Aber woher wir diese Angst? Nicht, ja. Wir wissen es ja, nicht. Also ursprünglich war Demon's Souls tatsächlich so gedacht, dass es, wenn man stirbt, ist der Spielstand gelöscht. Echt? Das war ursprünglich so gedacht, ganz genau. Ja, ja. Und daher ist das natürlich ein weiter Weg, von da zu sagen, okay, wir machen es jetzt casual-mäßig mit Checkpoints und alles. Also ich bin relativ zuversichtlich, gerade nachdem wir auch das Gameplay gesehen hatten. Und ich mag es nicht, wenn ständig jetzt diskutiert wird darüber, hoffentlich wird es nicht scheiße, die machen bestimmt das und alle Spiele sind blöd, casual ist kacke. War doch gut. Ja, Dark Souls, okay, aber man ist Dark halt auch so oft gebrandmarkt worden. Es ist der Generalverdacht, der ist automatisch dazukommt, weil man einfach schon so oft, hast schon gesagt, ich glaube, ich bin da einfach echt Final Fantasy geschädigt. So, ich war der Hardcore Final Fantasy Fan. Ich weiß noch, früher allein, ich brauchte nur den Schriftzug oder ich brauchte nur die Melodie gehört und ich habe mich so gefreut, ich habe diese Serie so geliebt. Ich habe meine PlayStation 1 und 2 Zeit war im Prinzip Final Fantasy und dann kamen diese neuen Teile raus und die waren, ich habe mich einfach Schmerzen gespielt. Ja, das ist einfach, und da habe ich einfach Schiss vor, dass die Sachen, die man so früher gut fand, dass die alle diesen Weg gehen und am Ende bleibt einem wirklich nichts mehr übrig, außer Indie-Games oder Scum VM runterladen und alle Adventures zocken. Ich, bin auch Indie-Games müde mittlerweile, muss ich sagen. Ich muss nicht noch einen Metroidvania-Puzzle-Plattformer spielen in Pixel-Optik. Bei so neuen Spielen irgendwie, wie Dead Space mal war oder auch Demon's Souls und so, da hat man immer Schiss. Also die findet man total toll, weil sie noch klein und niedlich und erfrischend sind und irgendwann kommen sie dann durch ihre Fortsetzung in die Pubertät, wo sie scheiße werden. Stimmt, so das ist ganz gut. Hab ich eben gerade müssen dann Teil, vor Augen. Ja gut, dann ist aber Resident Evil schon echt lang in der Pubertät. Ja, ne? Irgendwie schon. Es wird Zeit, endlich erwachsen zu werden, Resident Evil. Das ist der Mit-40er im Gaming-Shirt, das nicht mehr so ganz passt, weil es spannt über der Plauze. Und noch ein GameStop dann hängt den ganzen Tag rüber. Habt ihr noch was zur Souls-Reihe? Oder? Nee, sollen wir kurz eine Pause machen? Würde oder wie sieht's aus? Ja. Ja? Okay, dann sind wir gleich wieder zurück. So, da wären wir wieder zurück aus unserer kleinen Pause und wir haben einmal unsere Magie angewandt. Dennis hat sie nämlich verwandelt in... Ach so, in mich. In mich? Ja, ihm sind Haare gewachsen, er ist hübscher geworden und er hat 30 Kilo zugenommen und schon bin ich hier. In der Lendengegend aber. Ja, das ist tatsächlich über der Lenden, knapp über der Lendengegend alles. Und es hängt genau wie sonst auch bis zu den Knien. Später, wenn ich richtig alt werde, ja, mache ich mir daraus ein Zelt. Für die Enkelkinder. Da schlafen die dann in mir. Kann ich dafür belangt werden? Nein. Ich glaube dich. Du machst das ja alles für die Kinder. Genau, für die Kinder. Für die Kinder. Nein, der Simon hat sie auch noch zu uns hier mit dazugesetzt, weil er ist ja der weltgrößte Experte über Dark Souls. Und einer der, ja. Einer der zumindest. Ich nehme ungern, Platz 1 nehme ich ungern an. Aber wenn niemand anders in diesem Raum den beansprucht, gut, dann ist es halt so. Nee, man muss dazu sagen, dass ich dem Simon schon lange nervt, schon zu Demon's Souls-Zeiten immer genervt habe. Und immer, wenn ich mal zu Besuch bei ihm war, versucht habe, komm, wir zocken jetzt mal zusammen, in der Hoffnung, dass wenn man nicht alleine da durch muss, dass es dann ein bisschen hilft. Aber ich habe auch festgestellt, die Motivation muss aus einem selber kommen. Es bringt nichts, das ist wie bei Serien oder Filmen, einen zu überreden, ey, guck dir das mal an, sondern letztendlich muss irgendwann selber einer auf den Trichter kommen, ähnlich wie es jetzt auch bei Louis ist oder so, dass man sagt, okay, jetzt habe ich da Bock drauf, jetzt gebe ich mir das mal und dann muss man einfach auch auf die Qualität vertrauen und hoffen, dass das kompatibel ist zu der Person, die es konsumiert, die dann von sich aus Bock hat, ja. Und ich glaube, beim Simon ist es so fast der Fall, er hat mit Dark Souls jetzt schon richtig angefangen. Angefangen ist richtig, ja. Ich würde sogar fast sagen, Gesundheit. So an die 15 Stunden. Ich weiß, das ist wahrscheinlich nichts. Vielleicht auch 20, wenn man mal wegnimmt, wie oft ich gestorben bin und quasi Zeit einfach sinnlos investiert habe. Das ist nicht sinnlos. Ja, okay, ich verstehe. Aber ich komme aus der Videospiel-Ära. der frühen, weiß ich nicht, 90er, da will man noch was haben, wenn man irgendwie gespielt hat, wenn es nur Punkte sind. Aber nee, das gibt's bei Dark Souls ja nicht. Vielleicht intern werden Karma-Punkte gezählt für dich. Karma-Punkte, ja. Kannst du dir so anstreichen an der Wand und so weiter. Ja, wie der Ede schon richtig gesagt hat, er hat mir nur die Tür gezeigt, durchgehen musste ich selbst. Und ich kann aber auch, ich weiß ja auch, dass Ede auch ein Problem hatte am Anfang mit dem Schwierigkeitsgrad und mit der ganzen Struktur des Spiels, die einem ja wirklich permanent in den Arsch tritt. Und das ist bei mir ganz ähnlich abgelaufen. Also es war auch so, dass ich gespielt habe, erst dachte, oh, in welche Richtung soll ich denn, also ich muss man vielleicht sagen, ich spiele Dark Souls, Ja. Dark Souls, ja. Und das ist auch das Erste, was ich, Trant, komm doch rein. Nein, Trant hat irgendwas verrafft, ja. Kommt gleich wieder. Vor allem, ja. Er kommt rein, um zu sagen, er hat irgendwas verrafft, geht raus. Warum? That's Trant. That's a Trant. Ja, und dann, bei mir fing schon an beim Leuchtfeuer am Anfang, dass man ja in alle Richtungen laufen kann und dann läufst du erstmal in alle, kriegst in allen Richtungen auf den Sack. Und dann hast du schon erstmal keine Lust und dann denkst du dir, okay, Moment, wo war denn die einfachste Richtung? Und dann gehst du halt die einfachste Richtung. Am Ende merkst du, dass es nur ein Kreis ist sozusagen. Also so ein großer Kreis, wo man am Anfang wieder ankommt, wenn man lange genug läuft. Und das hat mich dann schon irgendwie gereizt, weil man merkt, okay, ich verstehe, wie das, also wie es gedacht ist so und man kämpft sich weiter, kriegt Werte. Stärkere und alles. Aber, und ich habe wirklich ein Problem mit, weil das nervt mich bei allen Spielen und ich weiß, das gehört zum Spiel, aber mich nervt es trotzdem. Ich hasse es, habe ich schon gesagt, Zeit sinnlos zu investieren. Ich hasse es, wenn ich auch nur 2000 von diesen Seelen habe oder was auch immer und sterbe und weiß, oh Gott, das war jetzt bei diesen blöden Drachen, wo ich da auch noch dran vorbeirennen muss, damit die mich nicht kriegen. Und da liegen jetzt meine Seelen einfach so und ich will die dann holen und hole auf dem Weg wieder Seelen, hab dann nochmal 1000 in der Tasche und verliere die wieder und konnte aber auch die 2000 nicht holen. Ihr versteht, was ich meine. Ja. Es ist einfach diese Frustration, das mache ich dreimal an einem Tag und dann fliegt das Ding aber wirklich für 2 Wochen in die Ecke. Und wenn es Pech hat, Dark Souls hat das Glück, dass es ein ziemlich gutes Spiel ist, aber wenn es Pech hat, fasse ich es nie wieder an, weil ich einfach irgendwie... da baut sich eine Hürde auf und das, was einem am Spiel gefallen hat, gerät in Vergessenheit und wird so mit den Problemen zugestellt und man vergisst, warum das Spiel so geil ist und denkt nur noch, ah, dieses Kackspiel, nee, das hat's davon, dass ich es nicht mehr anfasse. Mhm. Und eine Sache noch ganz kurz, und dann ist es oft so, dass ich zu Ede komme und er mir halt irgendwie sagt, wo ich weiter muss. Und mir auch immer sagt, man spielt das direkt mit dem Walkthrough auf dem Schoß sozusagen. Und da weigere ich mich. Das mache ich nicht. Auch wenn es sinnvoller ist. Und ich brauche dann immer so einen Stupser. Und dann setze ich mich aber auch hin und versuche das, krieg's auch hin, hab das Erfolgserlebnis, bin wie ein Level weiter sozusagen. Und dann fängt der ganze Käse wieder von vorne an. Und ich weiß jetzt zum Beispiel schon wieder nicht, wo ich eigentlich hin muss. Mhm. Ich habe die blöde Glocke geläutet. Ich habe diese 2 Riesen auf dem blöden, also keine Riesen, diese Gargoyles auf dem Dach besiegt, da dachte ich mir schon, wie, da kommt noch einer und der kann plötzlich so, das ist ja absurd einfach, was da immer noch auf einem Zug kommt. Egal, habe ich besiegt und jetzt weiß ich aber nicht, wo ich lang muss. Ich muss wahrscheinlich irgendwo in den Nebengang und da ist dann, öffnet sich die Welt wieder und ich habe es nur nicht gesehen. Ich finde es ja irgendwie auch geil sowas, aber ich finde es auch irgendwie schlimm, dass ich nicht wie in Bioshock, wie in Bioshock oder wie in Dead Space so einen Pfeil habe. Die anzeigen lassen kann. Ja, aber das ist halt. Ich weiß. Wird absurd, das zu verlangen bei so einem Spiel, aber trotzdem. Ja, aber das ist genau das, was man eben bei Dark Souls oder auch bei Demon's Souls irgendwie lernen muss. Man muss quasi neu lernen, wieder in so ein Spiel reinzugehen und nicht mehr, weil man ist schon so abgefertigt, man ist schon so verändert worden durch die ganzen Spiele, dass man mittlerweile auf gewisse Sachen wie Automapping und so ein Kram, die hat man sich angewöhnt und die will man dann auch behalten. Es ist so ein bisschen wie, wenn man jetzt Auto fährt und kein Navi hat. Achso, ja? Navi, ja. Ja, oder kein und du denkst dir, wie, ich soll jetzt wieder selber eine Karte rausholen und gucken, in welcher Straße ich bin und das ablesen und hier, das macht man nicht mehr. Heutzutage hat man Navi, da will man in die Straße eingehen und dann will man hingefahren werden, quasi. Eigentlich schon. Ja, man stumpft auch so ein bisschen ab und man gewöhnt sich an diesen Komfort. Und bei der Souls-Reihe muss man diesen Komfort wieder, der ist wieder weg und da muss man sich erst wieder dran gewöhnen. Aber ich will nur ganz kurz sagen, weil du gesagt hast, ich hasse es, wenn ich was umsonst gemacht habe. Das kann ich voll nachvollziehen. Was man sich nur irgendwie bewusst machen muss bei der Souls-Reihe ist, dass du es nicht umsonst gemacht hast, weil der Lerneffekt ist so krass. Das heißt, selbst wenn du stirbst irgendwo, das ist vom Spiel einkalkuliert, dass du nicht zweimal an dieser Stelle stirbst, weil jetzt weißt du, okay, die Herangehensweise war falsch. Es ist ein bisschen Trial and Error, ja, was ja auch sehr verpönt ist. Aber es hat auch was Positives, weil du weißt, okay, fuck, die Herangehensweise vom letzten Mal, so funktioniert es nicht. Und es macht dich schlauer und es macht dich es stehlt dich quasi, es ist wie Training und du wirst immer besser und besser und ich kann nur sagen, als Veteran dann von diesem Spiel wirst du irgendwann so mächtig, nicht nur, weil deine Charakterwerte und deine Ausrüstung so gut wird, sondern weil du ein fucking guter Spieler dadurch wirst. Deshalb sieht man auch zum Beispiel viele Walkthroughs, wenn man auf YouTube geht oder so, wo viele Leute mit Level 1 das Game durchzocken, weil das geht theoretisch, weil es ist nur eine Frage von Skill, du kannst im Prinzip durch die Souls-Reihe durch, ohne ein einziges Mal getroffen zu werden, ja, weil du genau weißt, wie du ausweichst, weil du das Timing drauf hast, weil du weißt, wie der Gegner sich verhält und so. Ich habe neulich mit dem Dennis aus Spaß, der war zu Besuch, haben wir nochmal Demon's Souls rausgeholt, nochmal angefangen zu zocken. Und der Anfang von Demon's Souls, haben wir ja vorhin drüber gesprochen, ist eine Bitch, ja, der ist das Schwerste, was es gibt und das Nervigste und das Frustrierendste. Und wir sind da durch den Anfang, weil wir es halt in- und auswendig kennen. Wir kennen die Gegner, wir kennen das Movement, wir wissen, wie es funktioniert. Wir sind da so locker durchgegangen und zwar so nebenbei haben wir gelabert und noch gegessen und getrunken und zwar so, ja, es war kein Problem mehr. Und das zeigt einem halt dann auch, wie geil man mit dem Spiel wächst. So. Das, aber ja, ich kann schon verstehen, dass es auch frustig ist. Also wem erzähle ich das? Ne? Ich habe es ja selbst auch erlebt. Ja. Hey, bei all den Sachen, die um die eigene Entertainment-Zeit sozusagen konkurrieren. Ne? Und wir haben uns ja nicht nur an die Spiele angepasst, wie sie heutzutage gemacht werden, dass sie möglichst wenig Reibungspunkte haben, dass sie dich immer noch an der Stange halten. Ich konsumiere auch gern ein Gears of War 3, wo ich 3-4 Abende genau weiß, was ich bekomme und so viele Stunden spielen kann und möglichst wenig wiederspielen muss, obwohl ich dann hier und da verlieren kann. Aber einfach wieder dieses Gefühl zu haben, okay, diese 2 Stunden, die ich hatte und ich bin physisch in dem Spiel nicht weitergekommen, so wo ich hätte sein können. Ich hätte diese 2 Stunden auch für was anderes benutzen können. Das ist so. Es läppert sich ja auch. Es ein Boot bauen können. Es arbeitet gegen. Ne? Also ich will es nicht gleichsetzen mit jetzt Demon's Souls oder Dark Souls, aber als Mega Man 9 rausgekommen ist, das war ja vor ein paar Jährchen dann nochmal der Ansatz, Mega Man gab es ja auch seit langer Zeit nicht mehr und das war ja eh immer so dann für die Leute, die sich richtig reinfuchsen können, wenn du dich nicht mit dem Spiel auskennst, wie das Gegner-Movement ist, wo du springen kannst, von wo ein Pfeil aus der Ecke kommt. Ich fand das immer schon zu schwer. Es hat mich schon immer abgefuckt, Mega Man. Genau, aber diese Lernkurve ist dann, wenn man sich als Kind an so ein Spiel drangesetzt hat. Ne? Man hat viel besseren Fokus auf solche Sachen, keine andere Ablenkung, vor allem damals zu unserer Zeit, sagen wir es mal, wo du nicht durch 1000 andere Sachen dann wirklich dann belagert wirst. Ne? Kannst dich auch investieren, okay, ich probiere es nochmal und nochmal und nochmal und du lernst es. Ne? Und das Gleiche war bei Mega Man 9. Ich hatte meine Skills, die waren nicht mehr vorhanden. Ne? Ich bin abgekratzt so bei den ersten 2 Schirmen und hatte wieder gleich das Gefühl, diese Abscheu. Nee, ich will nicht. Nein, eigentlich nicht. Aber dieses sich einmal kurz da durchquetschen, einmal kurz durchprügeln und sagen, hey, ich kann das vielleicht ja doch noch. Ich probiere es einfach mal. Ich lerne es und es motiviert dann auch mit jedem kleinen Erfolg dann immer weiter. Ich möchte mal einen Vergleich herstellen. Ja. Es ist so ein bisschen, wenn man mal in den Essensbereich geht, wie Junkfood und Essen, das man selber kocht. Weißt du, es ist super easy, einfach zu McDonald's zu gehen und sich irgendwie ein Maxi-Menü zu bestellen. Es schmeckt dir auch und du hast Bock drauf und so weiter. Danach fühlst du dich ein bisschen scheiße, aber irgendwie, du bist satt und es hat alles funktioniert und so, aber es ist auch nicht so 100%ig befriedigend. Während wenn du selber kochst, ja, du musst einkaufen gehen, du musst die Küche aufräumen, du musst da alles machen und so. Vorher und nachher. Ja, vorher und nachher. Und im Prinzip isst du ja auch nur und bist satt, ja. Aber es schmeckt so lecker und du bist auch so stolz, dass du dieses Essen selber zubereitet hast. Und als jemand, der selber sehr selten kocht, kann ich nur sagen, das ist aber, es hat sowas Erhabenes und es freut einen, ja. Und es ist irgendwie geiler, als einfach auf den Knopf zu drücken in der Mikrowelle und dann ist das Essen fertig. Und es ist nicht so geil, aber es funktioniert schon irgendwie, es erfüllt den Zweck. Und so sehe ich das auch ein bisschen mit der Souls-Reihe. Ja, es ist vielleicht auch ein Stück Arbeit oder es verlangt dir mehr ab. Und es wäre jetzt leichter, irgendwie ein God of War reinzulegen oder ein Devil May Cry und einfach auf die Tasten zu hauen und es passiert was Geiles und du kannst restarten und es geht immer weiter und es macht immer Spaß und irgendwann ist vorbei oder so. Aber es ist nicht das Gleiche. Für mich ist es so, okay, es ist ein bisschen mehr Arbeit, du investierst ein bisschen mehr, du verzichtest auch auf ein paar andere Sachen, weil du einfach auch viel Zeit investierst, die du vielleicht für andere Spiele oder anderes Entertainment ausgeben, in Anführungsstrichen, würdest. Aber die Belohnung ist, dass du wirklich in ein Spiel reinwächst, mit dem Spiel wächst, dich hundertprozentig damit identifizierst und abtauchst. Und ich finde, das ist ein rares Erlebnis heutzutage, gerade für uns, weil wir uns beruflich mit dem Thema Videospielen beschäftigen und einfach sehr viel zocken und einfach auch ständig eine Alternative zur Hand haben. Ja, früher, so wie du sagst, Mega Man, ne, da hattest du ja auch nichts anderes. Da kam ein Spiel raus oder du hattest überhaupt nur die Kohle für ein Spiel und dann hast du es halt gezockt. Egal, wie scheiße es wurde oder wie unfair oder so, hast du einfach gezockt, gezockt, gezockt und so. Das erinnert mich gerade an eine Sache, jetzt weiß ich noch, ich habe Super Ghosts and Ghosts für Super Nintendo gekauft und ich hab das Konzept von unendlichen Continues damals nicht gerafft. Ich kannte Automaten, wo man nachwirft, und kannte das Spiel aus der Spielhalle und hab's dann für die PlayStation gehabt, für Super Nintendo, und war richtig schockiert, dass es da unendlich viele Continues gab. Und ich hab das Ding zurückgebracht und hab der Verkäuferin versucht zu erklären, warum das dann nicht mehr dasselbe ist, wenn ich unendlich viel, weil dann spiele ich es einfach durch und dann interessiert es mich danach nicht mehr. Und die hat es nicht verstanden, die meinte immer, ja, aber Sie können es doch nicht deswegen zurückgeben, das ist doch eine gute Sache. Und ich bin verzweifelt, ich war halt echt noch jung, ja, und ich bin verzweifelt, vielleicht 13, ich war verzweifelt bei diesem Moment, ihr das nicht erklären zu können, warum das nicht dasselbe ist. Ich habe es ja selbst kaum gerafft, ja, weil eigentlich ist es ja besser. Aber da habe ich zum ersten Mal für mich gemerkt, es ist gut, wenn was begrenzt wird, wenn was künstlich schwer gemacht wird oder so, das ist nun mal, das erzeugt ja auch einen Reiz, ja. Das erzeugt eine Situation, in der du überhaupt erst so gechallenged wirst, ja. Oh ja. Gott, wir fangen schon wieder an, ja, englische Wörter einzubauen. herausgefordert wirst. Ja, aber guck mal, weißt du, es ist so auch so ein bisschen wie StarCraft, weißt du? Du spielst StarCraft und gehst online und kriegst auf die Fresse. Und da kannst du dir auch im Prinzip sagen, okay, ich bin genauso weit wie vor, außer dass ich jetzt eine Stunde gespielt habe, verloren habe, gefrustet bin. Aber es stimmt ja nicht ganz, weil du hast verloren und du weißt, scheiße, hätte ich früher die gebaut oder hätte ich die statt dem gebaut, wäre ich erfolgreicher gewesen. Und dann spielst du nochmal und dann kämpfst du wieder, verlierst, aber hast wieder ein Stück gelernt über dich, über das Spiel. Und so näherst du dich an und du wirst langsam besser. Und dann spielst du wieder gegen einen Typen am Anfang, gegen den du kein Land gesehen hast. Und plötzlich siehst du Land, plötzlich kannst du bestehen. Und das ist das, was die Motivation ja auch bei E-Sports-Titeln ausmacht, dass du besser wirst, dass du dazulernst, dass du selber wächst mit dem Spiel. Und so ist es halt auch ein bisschen mit der Souls-Reihe. Du darfst nicht einfach nur das Spiel sehen und sagen, okay, bin ich wieder in dem Level und es gibt nichts Neues, sondern nein, du bist jetzt da, aber du weißt mehr. Du bist schlauer geworden. Der Kämpfer, der in dieser Welt jetzt ist, hat eine bessere Überlebenschance, in dieser Welt zu bestehen, als er sie noch vor einer Stunde hatte. Und das ist so. Und die Belohnung, die du kriegst, wenn du dann diese schwere Passage schaffst, die ist geil, weil die dich noch besser macht. Jetzt weiß ich, wo ich hänge. Jetzt fällt es mir gerade ein, dieser blöde Schmetterling-Gegner, der an dieser Burgzinne hochkommt und einen so gnadenlos fertig macht. Weiß einer, wen ich meine? Ja, Butterfly. Ja. Heißt ja so, Butterfly. Ja, im Wald, nach dem Wald. Ja, genau, im Wald, wo diese Eisviecher... Den musst du jetzt gar nicht machen. Ja, das passiert mir ja ständig. Auch vor 10 Spielstunden bin ich dann auf diesem Friedhof, wo die Geister sind. Dann dachte ich mir, okay, es gibt ja diese ein oder zwei Sachen, wo du Geistern Schaden zufügen kannst, so ein Item oder ein Trank oder so. Ich musste ganz viele davon haben und dich dann so durchkämpfen. Hat alles nicht geklappt. Später sagst du mir, ja, da kannst du erst gegen Ende hin. Das muss man ja auch erstmal wissen. Naja, das ist ja das Geile, das Spiel zeigt dir den Weg anhand dessen, wo du halt weiterkommst. Wenn du merkst, okay, hier sehe ich einfach kein Land, dann bist du hier auch einfach noch an der falschen Stelle. Das ist wie so ein Spiegelkabinett oder wie so ein unsichtbare Wände-Labyrinth. Also wisst ihr, so ein Glaslabyrinth, wo man irgendwie läuft gegen eine Wand. Ah, okay, hier kann ich wohl nicht weiter. Guck mal rechts. Aber da sehe ich den Ausgang. Ja, aber ich will doch da hin, genau. So ist es nämlich. Und dann merkst du, okay, ich darf nicht den Hauptweg gehen, sondern muss unter der Brücke lang oder so. Weißt du, also das ist schon irgendwie, mir gefällt es schon sehr, aber es ist wirklich nicht was für jeden. Und als Kind hätte ich das in die Ecke gepfeffert. Ich hätte die Konsole da, das Spiel in die Ecke und die Konsole direkt hinterher. So hätte ich das gespielt, einmal. Aber heute bin ich natürlich erwachsen und kann meine Gewalt unter Kontrolle halten. Ausgeglichen. Oh, erwachsen und ausgeglichen. Mehr als früher, das weiß ich noch. Ja, ich hätte gerne den 13-jährigen Simon kennengelernt. Alter, der war ein. Frag den Trant. Finde ich schade. War wirklich kein Spaß. Ich wurde teilweise so sauer, weil ich damit nicht umgehen konnte. Ihr kennt euch schon so lange? Trant kenne ich seitdem ich 12 bin. 13 so rum. Ja. Also ich bin quasi nach in das Kaff gezogen, wo ich dann aufgewachsen bin. Und da war er dann halt auch. Und so, okay. Das war mit 12. Und ja. Naja, wie immer, man hat sich halt mit den Leuten getroffen, die halt Games hatten, ja. Na, jeder hat irgendeinen Scheiß mitgebracht. Ich glaube, wir würden uns alle als 12-Jährige jetzt unbedingt nicht nochmal dann sehen und treffen wollen. Jeder hat seine eigenen Leichen im Keller dort. Ja, das sag ich, wir waren alle scheiße. Außer Eden natürlich. Ich war immer cool. Also kann ich wirklich sagen, ich war so cool, dass ich meine Freizeit im Zap Games in Offenbach. Oh Mann, ja, bei mir war es der Software-Club. Und wirklich wie der Sega-Nerd war. Ich war wirklich wie der Sega-Nerd. Ist dir sicher, dass du das kaufen willst? Also das hat ja in der Maniac nur 80 von. Also ganz ehrlich, kann ich die Maniac-Wendung aber auch nicht verstehen. Guck dir lieber das mal an. Hat zwar japanische Texte, aber wenn ich ein bisschen reinfuchse, ist es viel geiler. Exakt. Die Leute kostenlos beraten. Das hat man gemacht, gell? Das hat man einfach gemacht. Ach, dann war man sauer, wenn sie nicht auf den eigenen Hinweis gehört haben und trotzdem das dumme Spiel gekauft haben. Muss halt selber wissen. Ist halt dein Geld. Ja, geil. Das habe ich sogar im Kaufhof manchmal gemacht, wenn dann Leute rumgelaufen sind. In Frankfurt, ey. Ich hab im Virgin Megastore Praktikum gemacht. Ich wollte im Virgin Megastore ein Praktikum machen. Meine Mutter hat es verboten, weil sie meinte, du zockst eh schon die ganze Zeit. Nur, du machst jetzt nicht noch irgendwie eine Pseudo-Ausbildung rein, weil die hat wahrscheinlich wirklich Schiss, dass ich dann als Berufsziel Verkäufer im Videospielladen werde. Vor allem, das wäre aus dir geworden. Stell dir mal vor, du wärst vielleicht, weißt du, hättest dein Leben eingenommen, Games. Wahnsinn. Videospiele beruflich. Oh Gott. Ja. Ich kann sagen, du hast da nicht viel verpasst, weil ich wollte auch in die Videospielabteilung. Und das Einzige, was ich gemacht habe, stand am CD-Tresen damals, wo noch die Leute mit ihren CDs angekommen sind, dass ich sie einlege, damit sie hören können. Und da musste ich alles wieder einsortieren. Das gab es damals. Da gab es noch kein Spotify. Nee, sowas da nicht. Hast du dich 2 Stunden im WOM angestellt mit 4 CDs, weil mehr durftest du nicht nehmen. Und dann hast du in die CDs reingehört, 8 Stunden lang, um zu entscheiden, ob du 15 Euro dafür ausgibst. Gott, wie viel Zeit da drauf ging, unfassbar, die man eigentlich nicht braucht, also ausgeben hätte müssen. Eben. Ne, das, also viel verpasst. Dann lieber Dark Souls. Dann lieber Dark Souls. Da kann man sich, glaube ich, ein bisschen, da hat man mehr davon, selbst wenn man stirbt. Soll ich den Trant eigentlich, weil ich habe im Grunde alles erzählt, so viel habe ich ja nicht. Soll ich den Trant holen? Ohne ihn macht Monster Hunter Talk keinen Sinn. Ohne ihn nicht wirklich Sinn, okay, ja. Ich hole ihn. Sekunde. Tja, und alles, was Trant, Etienne und ich uns so über Monster Hunter zu erzählen hatten, könnt ihr dann beim nächsten Mal hören. Die Produktion von Folge 250 nimmt uns nämlich ziemlich in Beschlag. Dafür wird es aber umso schöner. Deshalb sage ich heute erst einmal Tschüss im Namen von Etienne, Simon, Dennis und Trant. Ich war der Gregor, bis Densen, ciao, ciao, bye, bye und bis zum nächsten Mal. Game.